Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung zum Thema Fluchtgründe Iran, Assad, Hisbollah, IS. Es ist eine Veranstaltung von Stop the Bomb, die ich gerne moderiere, da ich, wie Sie offensichtlich auch, finde, dass es ein brennendes Thema ist. Die hohe Anzahl der Besucherinnen und Besucher zeigt, wie brandaktuell das Thema ist, nämlich auch so, dass sich der Ankündigungstext mittlerweile auch schon überholt hat, denn da sind ja die Anschläge von Paris noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, die Gründe für diese Veranstaltung haben sich sozusagen seitdem auch nochmal zugespitzt. Denn seitdem klar ist, dass für die Terroranschläge der IS verantwortlich zeichnet, spricht man noch viel mehr vom IS als dem großen Übel. Und die kleinen Übel sozusagen erscheinen plötzlich noch viel stärker als legitime Verhandlungspartner. Insofern hoffe ich, dass wir heute eine Veranstaltung hinbekommen, auch mit Hilfe Ihres Interesses aus dem Publikum, die uns ein bisschen auch was von der Frustration nimmt, von all den letzten Wochen und Monaten, in denen man unzählige Diskussionen auch im Fernsehen und in den Medien mitgekriegt hat und sich immer nur dachte, naja, aber irgendwie fehlen da ganz viele Dinge. Wir werden versuchen, das heute einzuholen, denn es muss ja für Menschen, die vor Assad geflohen sind, etwa ein Hohn sein, wenn dann ständig nur mehr vom IS als Fluchtgrund geredet wird. Wir werden diese Themen heute, ich hoffe, intensiv und respektvoll und anhand der Anzahl der Besucherinnen und Besucher auch managebar hoffentlich verhandeln. Ich stelle nun unsere beiden heutigen Vortragenden vor. Zu meiner Rechten David Kirsch, der auch anfangen wird mit einem ungefähr 30-minütigen Vortrag. So, beide Vorträge sind so anvisiert. David Kirsch studiert Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften in Wien. Er beschäftigte sich zuletzt mit den heutigen Themen, mit Iran, Irak und Syrien. Er arbeitet im Flüchtlingsbereich. Demnächst erscheint ein Interview, das er geführt hat zu dem Thema, und zwar in der Zeitschrift San Fas, wo es um ein Interview, um ein Gespräch, eine Diskussion mit Thomas von der Ostensacken geht, über das gesamte EU-Fluchtabwehrsystem, das kollabiere. David Kirsch publiziert ferner auf diesem Blog, den ich hier, damit Sie sich das auch anschauen können, aufschreiben können bei Interesse, mitgebracht habe, und wird heute hauptsächlich sich auf den Iran konzentrieren. Die Aufteilung war so, dass dann Florian Markel hauptsächlich zu Syrien sprechen wird. Florian Markel ist wissenschaftlicher Leiter, tja, zum Zeitpunkt des Druckes hieß das Medienbeobachtungsstelle Nahe Osten. MENA hat mittlerweile ihr Aufgabengebiet erweitert. Wir sehen hier die neue Webseite, für die Florian Markel verantwortlich zeichnet. Also es geht jetzt nicht nur mehr um Medienbeobachtung, sondern um weitergehende Analysen über die Medienwelt hinaus. Florian Markel hat in diesem Rahmen von MENA auch unter anderem diese Analysen 2014-2015 herausgegeben, darin etwa einen Beitrag verfasst über den Gaza-Krieg und die Medien, sowie weitere Analysen, und ist Autor zahlreicher Zeitschriftenartikel und Sammelbandbeiträge zum Thema Iran, Syrien und so weiter. Ich bitte nun David Kirsch, mit seinem Vortrag zu beginnen. Dankeschön. Das letzte Mal, als ich im neuen Institutsgebäude anlässlich der Kampagne gegen den Al-Quds-Tag in Wien über die Rolle des iranischen Regimes in Irak und Syrien gesprochen habe, hatte es in den Vortragsräumen gefühlte 40 Grad. Schön, dass zumindest das heute nicht mehr der Fall ist. Nun haben sich seitdem allerdings nicht nur die Temperatur verändert, auch die Welt ist dramatisch kälter geworden. Die heuchlerische, weil von Beginn an vorgetäuschte Distanz zum iranischen Regime ist mittlerweile einem Frieden- und Verständigungsraum möglich. Selbst das hartnäckige Insistieren des syrischen Staates auf all die Gefahren und Konsequenzen, die der Iran-Deal nicht nur für Israel, sondern auch für den Nahen Osten und wie sich nun an den Ereignissen in den letzten Monaten wenig überraschend gezeigt hat, auch für Europa, mit sich bringen würde, konnte das alte Europa nur noch freudvoll und mit dem Verweis auf den großen Bruder USA endlich beiseite schieben. Nicht mehr nur Appeasement, nein, offenes Papier mit antisemitischen Terrorregimes ist zur offiziellen Weltpolitik geworden. Dass man hierzulande wohl seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, auf nichts anderes gewartet hat, als endlich den Adepten der Islamischen Revolution die Füße küssen zu dürfen, zeigt sich unter anderem auch daran, dass man sich mittlerweile nicht mehr nur über die täglichen Menschenrechtsverbrechen unter der Knute der islamischen Despotie im Iran ausschweift, sondern auch daran, dass die Münchner Sicherheitskonferenz 2015 auf das Staatsgebiet eines Regimes ausgelagert wird, welches der weltweit größte Finanzier von islamischen Terroristen ist. Wieso man allerdings im Quartal aristokratischen Königreich Saudi-Arabien sehr viel lieber auf die Fingerchen klopft, als bei ihnen ein- und auszugehen, aber das iranische Regime in jeder Hinsicht, das heißt nicht nur in Fragen der militärischen Zusammenarbeit, auch in Angelegenheiten kultureller Natur protegiert wird, liegt meines Erachtens nach in der Differenz beider Despotien geführt. Während Saudi-Arabien, ebenso wie das iranische Regime, die Scharia als rechtliche Grundlage zur Normsetzung anwendet und beider Länderstaatsoberhäupter islamische Amtsfunktionen für sich beanspruchen, liegt der wesentliche Grund der nicht mehr nur antiimperialistischen, sondern mittlerweile weltweiten Begeisterung für das iranische Regime in der Konzeption der Außenpolitik beider Akteure begründet. Obgleich das Königshaus Saud bei Gott keine Persönlichkeiten beherbergt, die es mit der Emanzipation der Juden vom Antisemitismus halten, ist die Außenpolitik der Saudis weitestgehend defensiver Natur. Basiert also vielmehr auf Hic et Nunc Entscheidungen, wie es der Islamwissenschaftler Bassam Kiwi einmal genannt hat. Die Saudis exportieren über ihr Erdöl eben keine Entwicklungsmodelle. Es ist nicht für das iranische Regime revolutionärer Natur. Es mag zwar bizarr wirken, dass das saudische Königshaus sich momentan kaum ziert, gemeinsame Schlachtpläne zu entwickeln, oder dass Benjamin Netanyahu sich vor dem US Congress als Fürsprecher der arabischen Sunniten in Nahost gibt. Dieses Handeln ist dennoch nicht unerklärlich und schon gar nicht das Ergebnis ausgeklügelter Verschwörungen, sondern vielmehr, und das ist der Punkt, Ergebnis strikt-rationaler, auf Sicherheit und Überlebensdrang basierender Interessen. Der wesentliche Unterschied im Verhalten beider Akteure liegt in der Natur des iranischen Regimes, welches seit der Machtergreifung Khomeinis durch den weltweiten Export der Grundsätze der Islamischen Revolution 1979 eine apokalyptische Politik verfolgt, die nichts weniger zum Ziel hat als die Vernichtung des jüdischen Staates. Ein Ziel, für das man stets bereit ist, den eigenen Untergang in Kauf zu nehmen, wie die 1980 im Qom gehaltene Rede von Ayatollah Khomeini illustriert, in der er davon sprach, dass selbst der Iran den Rauch aufgeben könne, solange der Islam sich als siegreich erweise. In den Augen seiner Anhängerschaft wirkt der Iran also als das authentischere und erfolgreiche islamische Krisenlösungsmodell, als das den schnöden Mammon anhängende und daher unauthentisch wirkende wahhabitische Monarchentum. Diese im besten Sinne gegenaufklärerische Tendenz verkörpert, wie so vieles, was mit Antisemitismus zu tun hat, kein anderer so gut wie die Bundesvorsitzende der Deutschen Grünen, Claudia Roth. Während sie noch am 19. Januar dieses Jahres den FC Bayern München öffentlich attackierte, weil dieser seine traditionellen Trainingseinheiten in Saudi-Arabien abhalten würde und deshalb von Pep Guardiola, ein Zitat, überzeugende Abgrenzung vom saudischen Politik- und Religionsverständnis, Zitat Ende, einforderte, saß sie bereits einen Tag darauf im feinsten Chardonnay in der Loge des iranischen Regimes und schüttelte dem Holocaust-Leugner Ali Larijani die Hand. Der Charakter des iranischen Regimes muss wohlfeil von all jenen ignoriert oder verdrängt werden, die meinen, dass das iranische Regime ein rationales Fundament in sich träge, zu dem man sich mittels Gesprächen oder einem Entgegenkommen vorzuarbeiten hätte, um letztlich die gemäßigten Vertreter des iranischen Regimes bestärken zu können. Die selbsternannte Islamische Republik Iran ist juristisch als Velayat-e Faqih, als Herrscher des Klerus, aufgebaut. Der eigentlich Rechtgebende ist allerdings noch nicht einmal Ayatollah Khomeini selbst, der sogenannte oberste Rechtsgelehrte, da dieser lediglich in Vertretung des sogenannten Mahdi, des schiitischen Messias, auftritt. Der exil-iranische Islamwissenschaftler Mehdi Khalaji hat in einer jüngst veröffentlichten Arbeit hingewiesen, dass Ayatollah Khomeini selbst in wichtigen außenpolitischen Entscheidungen sich stets an religiöse Gelehrte wendet, denen eine Nähe zum verborgenen Imam nachgesagt wird. Ein wesentlicher Bezugspunkt in der Lehre dieses verborgenen Imams ist, dass Chaos in der Welt zu stiften sei, um die Ankunft des Messias zu beschleunigen, der letztlich die in Not und Elend darin der Menschheit befreien würde. Während Khomeini attestiert wird, dass er selbst weniger apokalyptische Tendenzen hätte, so sammeln sich die Anhänger dieses Endzeitwahns vor allem im Lager der größten und einflussreichsten paramilitärischen Einheit des iranischen Regimes, im Lager der sogenannten Revolutionsgarde. Deren Oberkommandeur ist Qasem Soleimani und sein Jäger für Spezialeinsätze im Ausland verantwortlich, momentan an vorderster Front im Irak und Syrien aktiv. Die Revolutionsgarden sind es auch, denen ein wesentlicher Einfluss auf das iranische Atomwaffenprogramm nachgesagt wird, und bezeichneterweise den Namen Al-Quds Force trägt. Al-Quds ist arabisch und heißt Jerusalem. Moritz Schneider hat in der Zeitschrift Polemos, kürzlich erschienen am Freitag, über das deutsche Verhältnis zu Russland auf einen wichtigen Punkt in der Charakterisierung des Nationalsozialismus hingewiesen. Ich zitiere: Ambivalenter als meist angenommen ist auch das Verhältnis des Nationalsozialismus zu Russland und der Sowjetunion. Ein interessierendes Missverständnis ist die Behauptung, der ideologische Kern des Nationalsozialismus sei der Antibolschewismus. Geschürt gleichermaßen von denjenigen, die den Nationalsozialismus als hypertrophe Vorwärtsverteidigung rationalisieren wollen, sowie nostalgisch an der kommunistischen Bewegung, für die die Bourgeoisie in den 20er Jahren kurz davor stand, vom Proletariat entmachtet zu werden und sich nur noch mit Hilfe des Nationalsozialismus retten konnte. Dabei spielt in den frühen Reden Adolf Hitlers der Bolschewismus keine herausragende Rolle. Die Marxisten werden einfach neben Sozialdemokraten und Liberalen in die Reihen der sogenannten Novemberverbrecher eingeordnet. Zentrum des Nationalsozialismus war immer der Antisemitismus, der Antibolschewismus bestenfalls davon abgeleitet. Bei den divergierenden Vorstellungen auch in zentralen politischen Fragen tritt das hervor, was den Nationalsozialismus ausmacht. Dass er nämlich außerhalb des Antisemitismus kaum einen Aspekt hat, bei dem nicht auch im Zweifelsfall die gegenteilige Position eingenommen werden konnte. Zitat Ende. Diese erste Erkenntnis, also die Charakterisierung der nationalsozialistischen Ideologie als primär antisemitische, scheint mir auch wesentlich in Bezug auf das iranische Regime zu sein. Jedenfalls schwer ideologisch wird es mir anmuten, davon zu sprechen, dass das iranische Regime primär frauenfeindlich oder primär menschenrechtsfeindlich sei. Selbstverständlich ist das iranische Regime kein großer Anhänger des Humanismus. Das Zentrum des iranischen Regimes allerdings ist der antisemitische Vernichtungswunsch, für dessen Erfüllung es, und das ist die zweite Erkenntnis, um die es mir geht, auch Zweckbündnisse mit Kräften eingeht, mit denen man es eigentlich ideologisch nicht unbedingt halten würde. Der Hang zur Destabilisierung, der vom iranischen Regime ausgeht, ist, und das ist meine erste These des heutigen Abends, einer der maßgeblichen Gründe für das momentane Grauen im Nahen Osten, also für die mittlerweile globale Flüchtlingsgruppe, deren momentane Erscheinungsformen, wie wir es in Europa leben, lediglich der Anfang einer längeren Periode sein werden. Ich spreche deshalb vom Anfang einer längeren Periode, weil der Irrglaube, dass das iranische Regime mittels Zugeständnissen gezähmt werden könnte, längst schon dazu geführt hat, dass der Iran ungehindert seinen Einfluss im Nahen Osten ausbauen konnte und sich in einer höchst komfortablen Position nähern kann. Ali Reza Zarqani, Mitglied des iranischen Parlaments, hat es kürzlich darauf hingewiesen, dass mittlerweile 4 arabische Hauptstädte sich in der Gewalt des iranischen Regimes befinden. Bagdad im Irak, Damaskus in Syrien, Beirut in Libanon und nur noch Sanaa, die Hauptstadt des Jemens. Den universellen Anspruch auf Revolutionsexport des iranischen Regimes verkündete kürzlich erst Ali Younesi, ein enger Berater des amtierenden Präsidenten Hassan Rouhani. Also auf einer Konferenz, die Rolle des Iran als Zitat: Protecting the interests of all the people in the region, because they are all Iran's people. We must try to once again spread the banner of Islamic-Iranian unity and peace in the region. Iran must bear this responsibility, as it did in the past. Zitat Ende. Mit der Vergangenheit meinte der Sprecher die Grenzen des alten Persischen Reichs, das sich einst von den chinesischen Grenzen zum Persischen Golf erstreckte. Da muss ich immer noch ran? Das Beste so, das hat ein bisschen gekracht. Lauter? Okay. Unter der Parole der Interessensvertretung aller vermeintlich unterdrückten Völker der Region erschafft das iranische Regime regelmäßig Schlachtfelder und Krisenherde, für deren Lösung es sich auszeichnen lassen möchte. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der verdeckte Support des iranischen Regimes für sunnitische Terrorgruppen im Irak zu verstehen. Etwas, was wesentlich für das Verständnis der heutigen Situation im Nahen Osten ist. Bereits während des Irakkriegs hat der Iran die Terror- und Vorläuferorganisation des Islamischen Staates, Al-Qaida im Irak, unmittelbar militärisch unterstützt. Zum Beispiel in Form von Waffenlieferungen an den Frontguy Abu Musab al-Zarqawi. Ebenso brachte das iranische Regime bis 2006 durch die Bewaffnung schiitischer Milizen im Irak primär die Gewalt zwischen Sunniten und Schiiten an, mit dem direkten Ziel, die Präsenz der Alliierten zu einem jenen Ende zu bringen. Während in den Jahren 2004 bis 2006 vergleichsweise relativ Ruhe im Irak eingekehrt war, und das ist auch deshalb der Fall, weil seitens der USA die sunnitischen Stämme, die wesentlich im Kampf gegen Al-Qaida geleistet hatten, in den politischen Prozess eingeschlossen worden waren, schuf auch der Iran selbst die materiellen Grundlagen für den Erfolg des Islamischen Staates. So wurden unter der Ägide des Iran tausende von inhaftierten Dschihadisten, unter anderem auch der so-called Kalif des Islamischen Staates, Abu Bakr al-Baghdadi, entlassen. Was dazu führte, dass der personelle Zuwachs Al-Qaidas bis 2010 zu 50% angestiegen wurde. Dies konnte deshalb passieren, weil der 2006 zum Premierminister ernannte Nouri al-Maliki Politiker, Oppositionelle und Persönlichkeiten der sunnitischen Stämme entwaffnen, inhaftieren oder hinrichten ließ, und letztere sich nicht länger in der Lage sahen, ihre einst mit Hilfe der US Army zurückeroberten Gebiete weiter gegen Al-Qaida zu verteidigen. Sinnbildlich für die weitere Entwicklung des Irak ist auch die Art und Weise, wie die Ernennung des Premierministers Maliki ablief. Dieser konstituierte sich mittels verschiedener Absprachen zwischen dem syrischen Despoten Bashar al-Assad, Vertretern des iranischen Regimes und einigen Vertretern der irakisch-kurdischen PUK. Mehrere Berichte des iranischen Geheimdienstes weisen darauf hin, dass selbst Maliki, also ein Alliierter des iranischen Regimes, sehr früh davon überzeugt war, dass Bashar al-Assads Geheimdienste eine wesentliche Rolle in der raschen Entwicklung des islamischen Staates spielten und sich von den sogenannten Dschihadi-Pipelines, also vom syrischen Geheimdienst aufgebauten Systeme zur Schmuggelung von dschihadistischen Kämpfern, die Assad mit aufgebaut hatte, bedroht fühlte. Als der islamische Staat seine ersten Aktivitäten im Irak begonnen hatte, scheinen sich mehrere Meetings zwischen irakischen Dschihadisten, syrischen Offiziellen und Angehörigen der Fatahisten aus Irak und Syrien ereignet zu haben. Unter ihnen irakische Parteimitglieder von Saddam Hussein, die in Syrien Zuflucht gefunden haben. Der Zweck dieses ersten Treffens bestand in der Ausarbeitung einer Strategie des Unterminierens der Maliki-Regierung, welche durch spektakuläre Attentate auf die irakische Hauptstadt Bagdad erfolgen sollte. Schließlich explodierten am 19. August 2009 in der unmittelbaren Nähe des irakischen Finanzministeriums mehrere Bomben und rissen mehr als 300 Menschen in den Tod. Der tödlichste Anschlag seit dem Irakkrieg, das Ergebnis iranisch-islamistischer Kooperation. Das ist das wesentliche Merkmal der iranischen Außenpolitik, die seine Ursprünge in der Natur des Regimes hat. Überall, wo es auftritt, ist es nicht auf unbedingt Gleichgesinnte angewiesen, sondern ist in erster Linie an Destabilisierung und Chaos interessiert. Eine ähnliche Geschichte hat auch das Assad-Regime, welches auf eine lange Periode der Unterwanderung seiner Außenhoffeinde zurückblicken kann. Etwa im Jahre 2003, als das Assad-Regime salafistischen Einheiten die Ausreise in den Irak erleichterte, nur um sie anschließend in den Libanon und die dortigen palästinensischen Flüchtlingslager übersiedeln zu können, wo die Dschihadisten für Unruhe sorgen sollten. Einerseits gewährte man seit jeher Persönlichkeiten verschiedenster sunnitischer Terrorgruppen in Syrien Unterschlupf, andererseits entließ man 2011 Dutzende der einst mittels der bereits erwähnten Dschihadi-Pipelines in den Irak geschleusten inhaftierten Dschihadisten als Teil einer Amnestiekampagne, die kurz danach die führenden Köpfe von Jabhat al-Nusra und Al-Ala Sham wurden. Das sind zwei islamistische Terrororganisationen in Syrien. Gleichzeitig steigt die finanzielle Kooperation zwischen dem Islamischen Staat und Assad etwa im Bereich von Ölgeschäften weiter an. Ebenso wie Assads großer Bruder Putin, der IS, am Schlachtfeld weitestgehend verschont. Währenddessen kann der Iran ungehindert seinen Revolutionsexport fortsetzen, der sich eben nicht nur durch die unmittelbare Unterstützung schiitischer Bataillone auszeichnet, sondern im Fall Afghanistans auch durch die konkrete Unterstützung der islamistischen Terrorgruppe der Taliban. Letztlich, um der US-Präsenz in Afghanistan ein Ende zu setzen, trainierte der Iran spätestens seit 2007 Taliban-Kämpfer in Afghanistan, schmuggelte Waffen nach Kabul und wirft illegale Migranten im Iran an, um für die Taliban zu arbeiten. Sowohl im Irak als auch in Syrien trägt das iranische Regime also einen wesentlichen Anteil an der Stärkung des islamischen Staates, also an der voranschreitenden Barbarisierung der gesamten Region, und trägt somit auch zum Massenexodus von irakischen und syrischen Familien bei. Nun ist es allerdings so, dass sowohl irakische als auch syrische Flüchtlinge nicht alleine vom islamischen Staat verflucht sind, sondern die Migrationsbewegung vor allem 2012 ins Rollen kam. Wieso 2012? Weil zu diesem Zeitpunkt die Intervention des iranischen Regimes in Irak und Syrien begann. Zu Beginn der Aufstände in Syrien standen die meisten sunnitischen Syrer noch unter dem Schutz der Freien Syrischen Armee, die damals noch ausschließlich in der demoralisierten Armee Assad in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt war. Im Dezember 2012, als syrische Rebellengruppierungen die Stadt Aleppo und östliche Vorstädte von Damaskus erobert hatten und der Fall Assad nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien, intervenierte das iranische Regime und stationierte Anfang 2013 tausende Einsatzkräfte der Hisbollah in Syrien, die von nun an eine Schlüsselrolle in der Aufstandsbekämpfung spielen sollten und die weitaus kampffähiger und moralisch besser gerüstet agiert als die längst brüchigen Überbleibsel der Klientelarmee Assads. Fakt ist, ohne den Iran wäre Assad längst gefallen. Selbst die National Defense Army, die 2014 unter der formalen Schirmherrschaft Assads gegründet worden war, wird längst von Hisbollah-Kadern geleitet. Das lässt sich beispielsweise daran zeigen, dass Bashar al-Assad selbst nach der gewonnenen Pseudo-Wahl 2014 vor tobendem Publikum gesagt hat, "Instead of congratulate me, congratulate the leadership of Iran." Ein maßgeblicher Akteur dieser Leadership of Iran sind die bereits erwähnten iranischen Revolutionsgarden. Diese sind es auch, die einen recht stilechten Abdruck iranischer Immigrationspolitik liefern. Ein Großteil der Hisbollah-Legionäre stammt nämlich aus Afghanistan. Genauer gesagt im schiitischen Teil Afghanistans, der von den sogenannten Hazara bewohnt wird. Ein wirtschaftlich und kulturell stagnierender Ort, der zudem immer öfter von den Taliban heimgesucht wird. Drei gute Gründe, also schleunigst zu fliehen. Was jedoch mangels finanzieller Möglichkeiten selten durchführbar ist. Oftmals junge Männer lassen in Folge Frauen und Familien in Afghanistan zurück und emigrieren illegal in den Iran, um zu arbeiten, vielleicht ein Visum zu bekommen und später nach Europa fliehen zu können. Zumeist arbeitet man illegal in einer Fabrik oder am Feld, wo man dann sehr niedriger Bezahlung und zudem rassistischer Diffamierung durch die iranische Bevölkerung ausgesetzt ist. Seit 2011 kann es einem zusätzlich passieren, dass man schlimmstenfalls durch Einheiten der Revolutionsgarden gekidnappt wird und man gewaltsam deportiert wird, in Syrien an der Seite der Hisbollah zu kämpfen. Oftmals sind die Illegalen gezwungen, ein halbes Jahr im Gefängnis zu verbringen, bevor ihnen eine Wahl gestellt wird, die keine ist, weil beide Entscheidungsmöglichkeiten dasselbe beinhalten. Tod durch den Strang oder Kanonenfutter für die National Defense Forces. Argumentiert wird diese Erpressung mit der Aufgabe der Bewachung irgendwelcher schiitischer Schreine in Syrien. Die sogenannte Fatah Moon Division, die ausschließlich aus schiitischen Flüchtlingen besteht, ist nach der Hisbollah die größte Einheit auf der Seite Assads. Man schätzt, dass im Iran bis zu 3 Millionen illegale Afghanen leben, mehr als 12.000 sollen seither nach Syrien eingeflogen worden sein. Weiters gibt es mehrere Berichte über Rekrutierungsversuche auch in Europa, seitens der üblich verdächtigen schiitisch-iranischen Kulturvereine. Es würde mich nicht wundern, wenn man bald von den ersten dschihadistischen Syrien-Ausreisern erfahren würde, die auf der Seite Assads kämpfen. Während der Iran mit Verhafteten vor allem eine Legionärsarmee aufstellen möchte, herrscht in Syrien eine ganz spezielle politische Ökonomie der Folter und Verschleppung, die ca. 200.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es ist das politökonomische Kalkül der syrischen Geheimdienste und anderer operierenden Banden, dass es jeden treffen kann und dass das auch jeder wissen soll. Es gibt Berichte der syrischen Menschenrechtsgruppe Violations Documentation Center, die bezeugen, dass 90% der durch das Regime Verschwundenen nichts mit den Aufständen zu tun hatten. Worum es primär geht, ist die finanzielle Ausbeutung trauernder Familien. Die unmittelbaren Opfer sind zumeist die Bevölkerungsgruppe, aus der sich der Aufstand einst rekrutieren konnte. Junge Männer in ihren 20er und 30er. Somit wäre auch die Frage geklärt, warum es vor allem diese Bevölkerungsgruppe ist, die sich nun verwehrt auf dem Weg nach Europa macht. Die syrischen Flüchtlinge also, in der Mehrheit sunnitische Araber, fliehen auch vor dem iranischen Engagement in Irak und Syrien und nicht erst seit der Existenz des Islamischen Staates. Zudem gibt es eine Unterscheidung zu treffen, wenn wir über Flucht und das iranische Regime sprechen. Es wäre zu unterscheiden zwischen iranischem außenpolitischem Engagement als Fluchtursache und dem Charakter des iranischen Regimes als Fluchtgrund. Denn entgegen europäischen Erwartungen bricht die Emigration aus dem Iran trotz Hass an Rouhanis Wahlerfolg nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie nimmt momentan wieder stark zu. Tatsächlich geht im Iran momentan die größte Verachtungswelle seit den Protesten 2009 von Staaten. Diesbezüglich ist zu erkennen, dass seit dem sogenannten Iran-Deal vor allem die iranischen Revolutionsgarden vermehrt auf innerstaatliche Repression setzen und dabei nicht nur klassische Oppositionelle, Literaten und Menschenrechtsaktivisten am Schirm haben, sondern auch mehrere Lobbyisten, die allesamt als Verbindungsmänner für Rouhani tätig waren. Seit Mitte November wurden zudem mehr als 170 Menschen verhaftet, denen zur Last gelegt wird, gegen moralische Sicherheit verstoßen zu haben und Menschen dazu anstiften, unzüchtige Taten zu begehen. Seit Beginn des Jahres bis einschließlich Mitte September wurden laut UN Human Rights Monitor über 700 Menschen hingerichtet. Das ist die höchste Hinrichtungsrate seit 25 Jahren. Gegen Ende des Jahres werden es vermutlich über 1000 sein, die zumeist angeklagt wegen angeblicher Kooperation mit dem jüdischen Staat oder angeblichen Drogenschmuggel hingerichtet worden sein werden. Vor allem der unterstellte Drogenschmuggel trifft oftmals afghanische Flüchtlinge, die sich weigern, für Assad zu kämpfen. Da wie bereits erwähnt, der Antisemitismus als zentrale Leitidee des iranischen Regimes fungiert, werden auch jegliche innerislamischen Widersprüche externalisiert und vor dem Hintergrund einer angeblichen jüdischen Verschwörung gegen die Islamische Republik behandelt. In Ayatollah Khomeinis Werk mit dem bezeichneten Namen der Islamische Staat nannte er jegliche Feinde des schiitischen Islam als Munafikin, das heißt Verräter, und wirft ihnen vor, mit den Juden unter einer Decke zu stecken. Passend dazu werden die Feinde der Islamischen Republik auch heutzutage noch als Munafikin bezeichnet. Zitiere nun aus Khomeinis Werk, der Islamische Staat. Zitat: Die verräterische, jüdische, christliche und materialistische Politik ist dabei, die Wahrheiten des Islam zu verdrehen. Sie versuchen, die Muslime zu verführen. Wir sehen heute, wie die Juden Änderungen im Koran vorgenommen haben. in den Koranausgaben, die in den besetzten Gebieten erschienen sind, haben sie Änderungen vorgenommen. Wir sind verpflichtet, diesen Verrat zu verhindern. Man muss schreien und die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, damit deutlich wird, dass die Juden und ihre ausländischen Unterstützer mit den Grundsätzen des Islam nicht einverstanden sind. Sie wollen die jüdische Weltherrschaft errichten. Auch in Teheran gibt es kirchliche, zionistische und Baha'i-Propaganda, die die iranische Bevölkerung verführen will und vom Islam fernhalten will. Sie sind dabei, den Islam zu zerstören. Aus diesem kurzen Absatz ergeben sich bereits allerlei Feindbestimmungen, die bis heute kontinuierlich fortbestehen. Dass das Regime bei kleinstem Widerspruch unter dem Verdacht der vermeintlichen Kooperation mit den Zionisten foltert und erhängt, zeigt einmal mehr den Charakter der Islamischen Republik. Dabei gilt man bereits als dem Regime widersprechen, wenn man nicht die richtige Religionszugehörigkeit hat. Am schlimmsten vom antisemitischen Wahn betroffen ist seit jeher die Volksgruppe der Baha'i, eine religiöse Gemeinde, die einst sehr groß war, mittlerweile aufgrund jahrzehntelanger Verfolgung stark dezimiert wurde. Sie spielen im Iran die Rolle der Ersatzjuden. An ihnen arbeitet man sich antisemitisch ab. Die Verfolgung der Baha'i im Iran findet auf der Basis der sogenannten Memoiren von Dolgulukov, die 1943 in Teheran erstmals erschienen sind, statt, die quasi das iranische Pendant zu den Protokollen der Weisen von Zion darstellen. In ihnen wird propagiert, dass die Baha'i-Religion jüdische Wurzeln hätte und an der Vernichtung des Islam interessiert wäre. Bis heute werden regelmäßig Baha'i-Gläubige unter dem Vorwand der Kooperation mit dem jüdischen Staat eingesperrt oder hingerichtet. In der iranischen Zeitschrift Kayhan werden sie typischerweise als internationale Zionisten bezeichnet, da sie geholfen hätten, den jüdischen Staat zu errichten. Wie wir im Zitat von Rumänien gehört haben, gelten natürlich auch Christen als potenzielle Verführer des iranischen Volkes. Auf das Missionieren steht im Iran die Todesstrafe. Momentan leben schätzungsweise 370.000 davon im Iran. Die Zahl der Christen stieg in den letzten Jahren um 36% an. Zu bedenken bei diesen Zahlen ist natürlich, dass ein Großteil davon Untergrund abläuft. Christlicher Gottesdienst wird aufs Private verlagert, da auf Apostasie ebenfalls die Todesstrafe steht. Ein bekannter Fall ist Saeed Abedini, ein amerikanisch-iranischer Pastor, der seit der Jahrtausendwende ein Netzwerk privater christlicher Gebetsvereine aufgebaut hatte. Nachdem er eine Zeit lang in den USA gelebt hatte und 2012 in den Iran reiste, wurde er von den Revolutionsgarden gekidnappt und später in das ewige Gefängnis verlagert, wo er seitdem ausharren muss. Die Anklage lautete auf Unterwanderung der Islamischen Republik Iran, um die iranische Jugend anti-islamisch zu manipulieren. Auch die Situation der Frauen im Iran ist Ausdruck dezidiert islamischer Verfolgungspraxis. Schleierzwang, Auspeitschungen und die schockierenden Berichte über Steinigungen fassen jedoch nicht den Kern der geschlechtsspezifischen Apartheid-Politik des iranischen Regimes, der sich in der Verfassung des Iran befindet, gemäß dieser ein totaler Gegensatz zwischen Mann und Frau bzw. dem obersten Rechtsgelehrten des Iran und der Frau existiere. Während der Führer die revolutionären Ideen des Volkes symbolisiere, repräsentiere die nicht-islamische Frau die menschlichen Kräfte, die, ich zitiere aus der Verfassung, im Dienste der allseitigen ausländischen Ausbeutung, Zitat Ende, stünde. Da die Frau, wenn sie sich nicht verfassungskonform verhält, keine Existenzberechtigung hat, ist es die Aufgabe der Verfassung, sie von einer, Zitat, würdelosen Frau zu einem würdigen Menschen zu machen, Zitat Ende. 1983 wurde die Zwangsverschleierung eingeführt. Seitdem herrscht auch die Geschlechtertrennung weitestgehend im gesamten öffentlichen Raum. In den letzten 30 Tagen wurden rund 90 Frauen wegen unzureichender Verhüllung verhaftet. Statistiken über die alltäglichen Verhaftungen können kaum geführt werden. Der zuletzt bekannt gewordene Fall institutionalisierter Verfolgung ist wohl der von Rehan El-Jabari, die sich gegen ihren Vergewaltiger zur Wehr setzte und am 25. Oktober 2014 im Alter von 26 Jahren hingerichtet wurde. Unglückliche Bekannte erlangt hat zuletzt auch der Tod Farin Roskosh Ravanis, ein iranisches kurdisches Zimmermädchen, das ebenfalls versuchte, vor einem iranischen Regierungsbeamten, der sie vergewaltigen wollte, zu fliehen und dabei Selbstmord beging, indem sie aus dem Hotelfenster in den Tod sprang. Da der Israeli in iranischer Staatspropaganda als Hauptrepräsentant des islamischen Werteverfalls erscheint, ist es kein Zufall, dass das iranische Regime sich Momente sogenannter westlicher Dekadenz, etwa den Verkauf moderner Musik am Schwarzmarkt, nur als Produkt der Kooperation mit den Zionisten erklären kann. Gerade in den letzten Jahren ist der iranische Schwarzmarkt für moderne Musik, Hollywood-Filme oder andere kulturindustrielle Waren, die unter der Rechtsprechung der Islamischen Republik als unislamisch angesehen werden, aufgeblüht. Immer mehr Jugendliche werden, so sie beim Besitz, Verkauf oder Konsum dieser Waren erwischt werden, eingeklastet. So trafen es etwa im Juli 2015 mehr als 250 Teilnehmer eines illegal organisierten Metal-Konzertes, welches in einem öffentlichen Amphitheater in Teheran stattgefunden hatte. Die Bands und Organisatoren wurden von der sogenannten Morality Police, also der iranischen Polizei, in das Zivilgefängnis gesteckt. Der Vorwurf lautete Feindschaft zu Gott und Kooperation mit dem zionistischen Regime. Nun möchte ich, bevor ich langsam zum Ende komme, die Möglichkeit nutzen, um ein paar Fragestellungen, die in den letzten Monaten rund um die Diskussion der momentanen Flüchtlingsbewegung aufgekommen sind, zu umreißen. Vielleicht können wir da in der Diskussion danach nochmal drüber sprechen. Die Frage, wieso die Flüchtlinge jetzt kommen. In den letzten Monaten ist immer der Begriff der Flüchtlingstsunamis, der Flüchtlingswelle aufgetaucht. Ich finde, dass diese Wahl der Formulierung sehr viel mehr ausdrückt, als ein Redakteur lieb ist. Drückt sich in der mystischen Formulierung Strom, Welle, Tsunami durch ein unbedingtes Bedürfnis nach Verantwortungsscheu und Verdrängungsleistung in Bezug auf das irakische oder syrische Desaster aus. Da diese Begriffe nichts anderes als eine über die Menschheit hereingebrochene Naturkatastrophe meinen und die Rolle Europas und insbesondere Deutschland und Österreich wie so oft vollkommen außer Acht gelassen wird. Nicht ohne Zufall finden diese Töne bei den rechtsextremen Identitären oder bei der FPÖ allerhöchste Zustimmung. Es gibt aber keine Welle oder Ströme, es gibt eine Verantwortung für Krisen, vor allem für diejenigen, an denen man selbst einen ordentlichen Anteil hat. Im Jahr 2006 waren laut UNHCR 10 Millionen Menschen auf der Flucht, heute sind es 60 Millionen. Was ist seitdem passiert? Die maßgeblich von Deutschland mitinitiierte Fluchtabwehr der Europäischen Union, die vorsah, dass die Last auf die Mittelmeeranrainer abgewälzt wird, funktionierte 2006 noch halbwegs. Dieses ganze System ist aus verschiedenen Gründen, von denen ich heute nur einige anführen konnte, in den letzten Monaten vollkommen zusammengebrochen. Die Türkei kontrolliert ihre Grenzen nicht mehr, sondern lässt illegal ausreisen, wer mit dem Boot über das Mittelmeer nach Griechenland ausreisen will. Südeuropäische Länder winken die bei ihnen ankommenden Flüchtlinge durch, solange die Chance besteht, dass sie von Deutschland aufgenommen werden. Libyens Diktator ist, der dafür ist Geschichte. Und so kommen die Leute also nach Deutschland und können, selbst wenn man wollte, gar nicht mehr abgeschoben werden. Wohin denn? In die Türkei, nach Griechenland, nach Italien, in den Irak, nach Syrien. Zudem hat der Isolationismus und das Appeasement des Westens nicht nur Russland und den Iran das Vakuum auffüllen lassen, sondern hat auch dafür gesorgt, dass es vor allem für Syrer oder Iraker nun wirklich keinen Grund mehr gibt, in ihrem Land zu bleiben. Sie wissen, dass in absehbarer Zeit keine westliche Hilfeleistung, ja noch nicht einmal ernstzunehmende Worte kommen werden, sondern man sich mit zerbombten, brachliegenden, apokalyptisch anmutenden Fake States abgefunden hat. Die Leute kommen jetzt, weil sie der Ansicht sind, dass es ihre letzte Chance ist, bevor man endgültig die Grenze schließen wird. Barack Obama hat 2009 die Iraner, als sie protestiert haben gegen das iranische Regime, im Stich gelassen. Die Red Lines, die er gegenüber Assad gezogen hat, waren ebenfalls ein schlechter Scherz. Es gibt keine Alternative mehr zur Flucht und vor allem keine Aussicht auf Besserung, wenn man sich im momentanen Pläne Europas ansieht. Kooperation mit all denen, die hauptverantwortlich für das momentane Grauen im Nahen Osten sind. Die nächste Frage wäre, die man oft lesen konnte, warum nimmt eigentlich Saudi-Arabien kaum Flüchtlinge auf? Hinter dieser Frage verbirgt sich meines Erachtens nach eine rassistische Anmaßung und Verdrängungsleistung zugleich, welche Verantwortung für das momentane Desaster abwälzen möchte und zudem Gleiches zu Gleichen, also Muslime zu Muslime, zuordnen möchte. Letztlich, um Flüchtlingen auch noch abzusprechen, dass sie qua Zugehörigkeit zum Orient kein Interesse an anderen Zuständen als arabische Despotie oder Barbarei haben. Die Frage, die zu stellen ist, wäre vielmehr, warum geht kein syrischer Flüchtling nach Saudi-Arabien? Warum kommen sie von der Türkei nach Europa? Die ist einfach zu beantworten. Weil es sowohl in der Türkei als auch in Saudi-Arabien für irakische oder für syrische Flüchtlinge ziemlich scheiße ist. Das stimmt. Niemand will ein Leben unter dem Existenzminimum, bloß weil dort der Islam die dominante Religion ist. Es ist nicht als eine kulturrelativistische, rassistische Anmaßung so zu denken. Und außerdem, zweitens, weil es der Mehrheit der Leute, die in Syrien gegen Assad revoltierten, grundsätzlich um ein Mehr an bürgerlichen Freiheiten, um ein Mehr an Lebensstandard, um ein weniger an unmittelbaren Zugriff des Souveräns auf Leib und Leben und ein weniger an totaler Überwachung durch Spitzel und Geheimdienste gehen. Diese Leute sind mehrheitlich für einen anderen Nahen Osten, frei vom Despotie und Tugendherr auf die Straße gegangen. In Saudi-Arabien gibt es nichts von alledem, was sie sich einst erträumt haben. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Den meisten Teilnehmern der jüngst stattgefundenen zivilgesellschaftlichen Proteste, also die Proteste gegen die Flüchtlingskatastrophe, ging es leider einmal mehr darum, das nahöstliche Desaster antiimperialistisch zu instrumentalisieren, den Sturz Saddam Husseins alleine für die Situation verantwortlich zu machen, anstatt sich die Forderungen anzusehen, welche die syrischen Revolutionäre 2011 hochgehalten haben. Das waren Forderungen, die weitestgehend darauf abzielten, eine andere Staatlichkeit im Nahen Osten zu denken, in denen die Herausbildung von Persönlichkeiten möglich sind, die sich nicht mehr nur durch Ethnie, Stammbaum, Familie oder Blut definieren wollten, sondern als Bürger eines weitestgehend rechtsstaatlichen Gemeinwesens, um den immerwährenden nahöstlichen Teufelskreis der Gewaltherrschaft ein für alle Mal zu durchbrechen. Die Staatskritik, die etwa im Iran 2009 mehrmals aufleuchtete, war eine antiklerikale, welche den Menschen eines jeden Geschlechts als gleichberechtigtes Subjekt dachte und nicht mehr länger bloßes kulturelles Subjekt, das dem Souverän unmittelbar ausgeliefert sein soll. Ergo, es ging also darum, vorerst, denn etwas Besseres scheint momentan leider außer Reichweite, Verhältnisse zu fordern, die ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Möglichkeit, an persönlicher Reflexion möglich machen. Letztlich auch um die jahrzehntelange Kontinuität antisemitischen Bahns und despotischer Zurichtung aufzubrechen, an denen sich bisher noch jeder nahöstliche Despot beteiligt hatte. Letztlich ging es also darum, Momente der Selbstkritik im Nahen Osten möglich zu machen. Aufgabe antirassistischer Praxis wäre es also, sich mit der islamischen und der in den jeweiligen Ländern unterschiedlich vorangetriebenen Herrschaftsmethoden und Ideologien auseinanderzusetzen, welche die Menschen ausbeuten und zurichten. Deshalb wäre auch die Kooperation des österreichischen Staates mit islamischen Kulturvereinen und zwielichtigen Moscheen, die immer mehr zu Sozialleistungsträgern werden, weil auch der österreichische Staat dies begünstigt, zu skandalisieren. Denn nur durch diese Institutionen können jene bärtigen jungen Männer, die eben nicht nur in Syrien, im Libanon oder im Irak, sondern auch in Wien vor Flüchtlingsheimen rekrutieren und obdachlose Illegale mit Brot und Wasser in ihre dschihadistischen Gefilde locken, von ihrer Appellation abgehalten werden. Es ging also darum, auf die tatsächlichen Gründe der Flucht zu reflektieren, zu untersuchen, zu analysieren und sich zu überlegen, wie Geflohenen zu helfen sei, ohne sie zu niedrigeren zu objektivieren oder zu höheren zu mystifizieren. Dazu würde es oftmals reichen, den Flüchtlingen zuzuhören. Eine Umfrage des Guardians spricht da klare Worte. Von 3000 befragten Flüchtlingen aus Syrien gaben 70% an, vor dem Assad-Regime und seinen Alliierten zu fliehen, 32% vor ISIS, 8% vor kurdischen Einheiten. 79% gaben an, dass Assad die Gewalt von Beginn der Proteste an angefacht habe. 86% gaben an, aus Angst vor Inhaftierung geflohen zu sein. 77% davon vor Assad-Milizen. Lediglich 8% gaben an, sich dauerhaft in Europa aufhalten zu wollen. Doch um nach Syrien zurückzukehren muss, das gaben 92% an, Assad abtreten. Alternativ forderten 73% ein Ende der unzähligen Barrel-Bombs. 58% die Errichtung einer Flugverbotszone in Syrien. Der passende Slogan, mit dem iranische, afghanische, libanesische oder syrische Familien am Westbahnhof zu empfangen wären, wäre also nicht Refugees Welcome, sondern nach wie vor nieder mit dem iranischen Regime. Dankeschön. Vielen Dank, David Hirsch. Wir haben sicherlich einiges bereits zu diskutieren, aber wie wir aus dem Vortrag schon gesehen haben, ist es kaum möglich, den Iran ohne Syrien zu diskutieren. Deswegen bitte ich um Geduld. Wir können ein vollständiges Bild für die Diskussion nur erschließen, wenn wir jetzt sozusagen diese Ausführungen, die schon angedeutet wurden, die sehr stark auch zum Teil Bezug genommen haben auf Syrien, ergänzend durch eine tiefergehende Analyse der Lage in Syrien. Bitte, Florian Markl. Den ganzen Sommer über, als immer mehr Flüchtlinge nach Europa kamen, wurde in Medien und in der politischen Öffentlichkeit darüber diskutiert, wer ist eigentlich schuld an dieser Flüchtlingskrise. In der Wochenzeitschrift Profil hat Georg Hoffmann-Ostenhoff, der ehemalige Außenpolitikchef dieser Zeitschrift, sich dieser Frage gewidmet und kam in diesem ganzen einseitigen Kommentar auf Assad überhaupt nur am Rande zu sprechen. Die Hisbollah und das iranische Regime wurden mit keinem einzigen Wort erwähnt. Syrien sei im Bürgerkrieg versunken. Mehr war über die Gründe dieses Krieges da nicht in Erfahrung zu bringen. Im Gegensatz zu der sehr freundlichen Behandlung des Schlechters Assad ging Hoffmann-Ostenhof mit jemand anderem ganz scharf ins Gericht. Zitat: George Bush trägt die Hauptverantwortung. Das behauptet er kategorisch, weil dieser die Inklusion des Nahen Ostens, wie er das nannte, bewirkt hat. Warum nun Bush, der seit 2009 nicht mehr im Amt ist, dafür verantwortlich sein sollte, dass Assad seit 2011 seine Bevölkerung massakriert, diese Frage konnte und wollte Hoffmann-Ostenhof nicht beantworten, und hätte er es versucht, wäre wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr herausgekommen als das übliche Gestammel über die Destabilisierung des Nahen Ostens. Während das Assad und das iranische Regime neuerdings als Verantwortliche für den Krieg und als Verursacher der Massenflucht aus dem Fokus geraten, blicken alle ganz gebannt auf den Islamischen Staat und fordern viele, gerade in den letzten Tagen wieder vermehrt, eine Kooperation mit dem Iran und mit dem syrischen Regime. So auch Außenminister Kurz, der den Kampf gegen den IS als oberste Priorität zur Lösung des Syrien-Konfliktes betrachtet und einen, wie er es nannte, Schulterschluss mit dem iranischen Regime und Assad forderte. In dieser Frage, so erklärte er bei seinem Staatsbesuch in Teheran, in dieser Frage stehen wir, der Iran und Syrien und eben Österreich, auf derselben Seite. Vermehrt noch nach den Pariser Anschlägen wird also immer wieder gefordert, man müsse vor allem mit dem Assad-Regime als Partner den IS-Terror bekämpfen. Hört man zu, was Flüchtlinge selbst zu sagen haben, ergibt sich ein ganz anderes Bild. In der Presse wurde eine ganz typische Geschichte von einem Mann aus Syrien erzählt. Zitat: Zunächst wurde sein Laden für Anzugsstoffe in Aleppo zerstört. Dann hatten syrische Rebellen die Straße erobert, in der er mit seiner Frau und seinen 5 Kindern lebte. Daraufhin wurde die Straße von Regime-Truppen bombardiert. Ahmed war daraufhin mit seiner Familie und seinen Kindern Richtung türkische Grenze geflohen. Unterwegs sahen sie, wie von Helikoptern aus Fassbomben abgeworfen wurden. Eine Woche vor unserem Treffen hatte er dann die Nachricht erhalten, dass auf das Haus seiner Tante eine Fassbombe geworfen worden war. Ihre beiden Kinder kamen ums Leben, seiner Tante musste ein Bein amputiert werden. Die islamistische Barbarei, die in den Inszenierungen des Islamischen Staates gefeiert wird und die in Paris unlängst so grauenhaft zugeschlagen hat, diese islamistische Barbarei lenkt den Blick weg von den Hauptverursachern des Elends und der Flüchtlingskrise des Sommers. Auf Zeit Online war zu lesen, der Gewalt des IS sind in den vergangenen 2 Jahren mehrere tausend Syrer gefallen. Die große Mehrheit der Kriegsverbrechen und der 250.000 Toten geht auf das Konto des Regimes. So schwer das für eine westliche Öffentlichkeit unter dem Eindruck der Enthauptungsvideos und der anderen Propaganda-Inszenierungen des IS zu begreifen ist, die Mehrheit der Syrer flieht nicht vor dem Lenker des Kalifats, sondern vor den Fassbomben des Regimes. Ganz in diesem Sinne meint Emin Okayem, der Syrien-Experte am International Institute for Strategic Studies und Autor der nach wie vor besten Analysen des syrischen Krieges: Die Flüchtlingskrise wird oft durch das IS-Prisma betrachtet, aber die meisten Flüchtlinge machen sich auf nach Europa, weil sie vor den Luftschlägen und Fassbomben Assads fliehen. Wenn Syrer die größte Bevölkerungsgruppe unter den Flüchtlingen darstellen, muss man einen Blick zurückwerfen auf die Entwicklung des syrischen Krieges, der ja schließlich die Flucht dieser Menschen verursacht hat. Die Konzentration auf den Islamischen Staat ist in diesem Zusammenhang schon deshalb absurd, weil der Islamische Staat als Akteur erst relativ spät die Bühne überhaupt betreten hat, zu einem Zeitpunkt, als das Blutvergießen in Syrien schon geraume Zeit andauerte. Begonnen hat also alles im Frühjahr 2011, im Winter 2011. Reaktionen als erste Demonstrationen gegen das Assad-Regime stattfanden und das Regime darauf reagiert hat, wie es auf jede Form des Protests seit mittlerweile 4,5 Jahrzehnten reagiert hat, nämlich auf rücksichtslose Gewalt. Unter anderem durch den Einsatz dieser sogenannten Geistermilizen, die fürs Grobe zuständig waren, für Folter, Vergewaltigungen, Vertreibungen und regelrechte Massaker, wie etwa im Mai 2012, als in einem Dorf 116 Menschen regelrecht hingeschlachtet wurden. Die Vorgangsweise des Regimes in Syrien hat stets darin bestanden, der offenbar nicht unter Kontrolle zu kriegen bekommenden Opposition mit immer weiter eskalierender Gewalt gegenüberzutreten. Jede neue Eskalationsstufe wurde dabei zuerst einmal eher zaghaft ausprobiert, um zu sehen, ob bzw. welche internationalen Reaktionen sie hervorrufen würden. Geschah nichts, was in aller Regel im Syrienkrieg der Fall gewesen ist, oder zumindest nichts, was dem Regime ernste Probleme bereitet hätte, wurde das als Erlaubnis gesehen, die eben erst ausprobierten Gewaltmittel auf breiterer Front einzusetzen. So folgte ein Eskalationsschritt dem anderen. Als normale, unter Anführungszeichen, Methoden zur Unterdrückung der Opposition nicht mehr funktioniert haben, wurden zuerst im Frühling 2011 Infanterie und gepanzerte Einheiten eingesetzt. Darauf folgte der Einsatz von Artillerie im Herbst 2011, der Einsatz der Luftwaffe im Frühling 2012, der Einsatz von Streubomben im Sommer 2012 und als letzte Stufe konventioneller Kriegsführung der Einsatz von Raketen wie den berüchtigten Scuds im Herbst 2012. Und schließlich wurde die konventionelle Kriegsführung verlassen und es kam zum Einsatz von Giftgas. Auch bei diesen Giftgaseinsätzen ist das Regime diesem Muster eskalierender Gewalt und des Ausprobierens gefolgt. Erste kleinere Einsätze chemischer Waffen wurden aus dem Frühjahr 2013 bereits berichtet. Da das aber keinerlei nennenswerte internationale Reaktion hervorgerufen hat, wurde der Einsatz von chemischen Waffen zusehends gesteigert, bis hin zu den Attacken im August 2013 in Vororten von Damaskus, die über 1400 Tote zur Folge hatten. Es gab dann diesen berühmten Deal zwischen den von Russland eingeleiteten Deal zur Beseitigung der syrischen chemischen Waffen. Heutzutage muss man feststellen, erstens hat die angebliche Beseitigung chemischer Waffen nicht zu einem Ende des Einsatzes von chemischen Kampfstoffen geführt, sondern das Regime hat schlicht und ergreifend andere chemische Waffen, chemische Substanzen verwendet, um diese gegen die Opposition einzusetzen und die Zivilbevölkerung einzusetzen, also vor allem Chlorgas. Abgesehen davon hat die Organisation zum Verbot chemischer Waffen gerade unlängst festgestellt, dass das syrische Regime offenkundig seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und nicht einmal alle seine Giftgas- und sonstigen chemischen Waffenarsenale tatsächlich aufgegeben hat. Ich habe Fassbomben erwähnt und in den vorher erwähnten Schilderung dieses einen syrischen Schicksals war auch von Fassbomben geredet. Dass diese Fassbomben zu einem der bevorzugten Waffen des syrischen Regimes bei der Niederschlagung der Rebellion geworden sind, sagt einiges darüber aus, welche Art von Krieg hier eigentlich geführt wird. Fassbomben, das sind Metallfässer, die mit explosiven Stoffen gefüllt werden, aber vor allem auch mit Metallteilen, um als herumfliegende Schrapnellteile irgendwie möglichst viel Tod und Verderben anzurichten. Das ist eine reine Terrorwaffe, deren einziges Ziel eben möglichst große Zerstörung ist. Das sind nicht Waffen, die trotz der Anwesenheit von der Zivilbevölkerung eingesetzt werden, sondern das sind Waffen, die ganz gezielt die Zivilbevölkerung ins Ziel nimmt, ins Visier nimmt. Es geht dabei, wie Daniel Gerlach es in einer sehr lesenswerten und empfehlenswerten Studie über Assad und seine Machtmechanismen des Assad-Regimes geschrieben hat, es geht nicht darum, Aufständische aus den Städten zu vertreiben, sondern es geht darum, die Städte samt ihrer Bevölkerung dafür zu bestrafen, dass sie den Aufstand mitgetragen haben und sich damit eben gegen das Regime erhoben haben. Der Rhetorik des Regimes zufolge führt dieses vom ersten Tage an einen Antiterrorkampf gegen islamistische Extremisten. Seine tatsächliche Vorgehensweise macht aber die Sicht deutlich, mit der das Regime seine eigene Gesellschaft betrachtet. Bekämpft wird ein Aufstand der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit. Und einen solchen Aufstand, das gehört sozusagen zur Familientradition im Hause Assad, einen solchen Aufstand beendet man nicht mit Antiterroreinheiten oder gezielten punktuellen Aktionen, sondern mit Artillerie, Luftbombardements, Fassbomben oder, wenn nötig, eben auch Giftgas. Zu dieser Art von Kriegsführung gehört auch die gezielte Zerstörung der Infrastruktur des Landes im Allgemeinen, also vor allem natürlich in den von Rebellen kontrollierten Gebieten, sondern auch die gezielten Angriffe auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens. Eine Studie des Syrian Center for Policy Research vom März 2015 kam zum Ergebnis, die Hälfte aller größeren Krankenhäuser ist zerstört oder ernsthaft beschädigt, 23 von 90 Krankenhäusern in Syrien sind völlig außer Betrieb. Kollektivstrafen, es handelt sich dabei, wie eben dieses Syrian Center for Policy Research festgestellt hat, um Kollektivstrafen des Regimes gegen die Regionen, die eben von Rebellen kontrolliert werden. Zerstörungen und die Flucht von medizinischem Personal haben dazu geführt, dass es mitten im Krieg in von Rebellen kontrollierten Gebieten so gut wie keine Notfallmediziner mehr gibt. In 8 von 11 Krankenhäusern in Aleppo, in 4 von 5 Krankenhäusern in Deir ez-Zor, in 7 von 8 Krankenhäusern im Umland von Damaskus gibt es schlicht und ergreifend keine Notfallmedizin mehr. Ein Bericht der Physicians for Human Rights im November kam zu dem Ergebnis, in Aleppo, der größten Stadt Syriens, sind 95% der Ärzte geflohen, getötet oder verschleppt worden wegen ihrer Arbeit. Das syrische Regime, so war dort zu lesen, benutzt Angriffe auf Aleppos Gesundheitssystem ganz gezielt als Kriegswaffe. Seit Kriegsausbruch haben die Physicians for Human Rights über 300 Angriffe auf Krankenhäuser dokumentiert. 90% davon sind vom syrischen Regime ausgegangen. Aktuelle Meldungen kamen etwa vor 2 Tagen wieder. Da wurde berichtet, dass 4 Fassbombenattacken auf ein Krankenhaus nahe Homs durchgeführt wurden von der Luftwaffe des Regimes. Ärzte ohne Grenzen haben dazu gemeint, dass die Angriffe zeigten alle Zeichen einer kalkulierten Zerstörung. Und um das noch abzurunden, dieses Bild, seit die Russen aktiv in den Krieg eingegriffen haben, haben sie in diese Kriegstaktik des Assad-Regimes eingestimmt. Bis Mitte November wurden 10 Luftangriffe durch russische Kampfflugzeuge auf Krankenhäuser dokumentiert, unter anderem auf solche, die nahe der türkischen Grenze gelegen waren und die bislang von Angriffen des syrischen Regimes noch verschont geblieben waren. Was wir hier also sehen, ist kein Krieg gegen Terrorgruppen, die es abgesehen davon zu Anfang des Krieges in Syrien überhaupt nicht gab, sondern gegen einen großen Teil der syrischen Bevölkerung. Deswegen ist nicht überraschend, was eine Umfrage unter syrischen Flüchtlingen zum Thema Flucht und Fluchtgründe ergeben hat. DEF hat sie schon angesprochen. Eine deutsche Organisation, Adopt a Revolution, hat eine Umfrage unter 889 syrischen Flüchtlingen durchgeführt, die eben zu den Ergebnissen kamen. 92% sind vor bewaffneten Auseinandersetzungen geflohen, 2/3 davon vor dem Assad-Regime. Nur rund ein Drittel, weniger als ein Drittel, hat als Fluchtgrund den IS angegeben. Zweiter wichtigster Fluchtgrund, die Angst vor Verschleppung und Verhaftungen, wiederum hauptsächlich durch das syrische Regime. Und die letzte Zahl, die du erwähnt hast, auch schon nochmal in Erinnerung zu rufen, mehr als die Hälfte der Flüchtlinge gab den Abtritt von Assad als Voraussetzung dafür an, nach Syrien zurückkehren zu wollen, obwohl nur ein verschwindend geringer Prozentsatz eben wirklich tatsächlich in Europa oder in Deutschland bleiben möchte. Sie wollen zurück nach Syrien, aber nicht unter den gegebenen Voraussetzungen, nicht solange dieses Regime nach wie vor an der Macht ist. Die eingangs erwähnte Frage nach den Verantwortlichen für die Massenflucht kann man also, wenn man einerseits die Kriegsführung in Betracht zieht und andererseits das auch zur Kenntnis nimmt, dass die Flüchtlinge selber über ihre Fluchtgründe angeben, die kann man also recht eindeutig beantworten. Die Hauptverantwortung trägt der Krieg des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Und daraus lässt sich auch leicht erkennen, wie absurd die Forderung ist, nun ausgerechnet mit dem Assad-Regime zusammenarbeiten zu wollen, um die Flucht halbwegs einzudämmen. Wie das eben beispielsweise Kurz oder in den letzten Tagen auch Steinmeier, Fabius und andere europäische Politiker gefordert haben. Wenn wir über den Krieg in Syrien sprechen, müssen wir auch über die Rolle des Iran in diesem Krieg sprechen. Das Assad-Regime wäre, wenn es auf sich allein gestellt gewesen wäre, schon längst Geschichte. Es hat überhaupt nur dank massiver Unterstützung aus dem Ausland überleben können. Das betrifft natürlich einerseits, das meint natürlich einerseits Russland, das vom ersten Tage an dem Assad-Regime auf diplomatischer Ebene die Mauer gemacht hat, das aber abgesehen davon über Waffenlieferungen und so weiter halt die Kriegsführung am Laufen gehalten hat. Und bis hin zu der Intervention jetzt im Herbst diesen Jahres, eine Intervention, die halt notwendig war, um den völligen Kollaps des Regimes zu verhindern. Aber der zweite wichtige internationale Unterstützer des Assad-Regimes ist natürlich der Iran, das iranische Regime, das vom ersten Tage an der Niederschlagung und dem Kampf gegen den Aufstand, gegen die Rebellion beteiligt gewesen ist. Zuerst mit Beratern und mit Repressionstechnologie, bald aber auch schon mit militärischen Beratern der Revolutionsgarden, die sich in Syrien darum bemüht haben, ganz wie nach dem Vorbild der libanesischen Hezbollah, ein System von kämpfenden Milizen aufzubauen. Und als das nicht gereicht hat, haben sie eben die von ihr abhängige und kontrollierte Hezbollah in den Krieg geschickt. Und zunehmend schicken sie eben auch eigene Kräfte, eigene Pastoran und eigene kämpfende Kräfte in den Krieg in Syrien. Die iranische Haltung war von Anfang an, das iranische Regime wird es auf keinen Fall erlauben, dass Syrien aus der Achse des Widerstandes herausgebrochen wird. Das ist die Konstruktion, die Achse des Widerstandes, die sich gegen den westlichen Einfluss und gegen Israel richtet. Im Laufe der Zeit, als ihnen klar wurde, dass selbst ihre eigenen militärischen Kräfte nicht mehr ausreichen würden, um das syrische Regime zu retten, hat der Iran sich sehr darum bemüht, eben andere kämpfende Einheiten aus der Region zu mobilisieren. Es kam also zur Aufstellung von Einheiten aus Irakern, Afghanen oder sogar Pakistanern. Die Situation, die sich heute im Krieg in Syrien darstellt, hat Oliver Picher in der Jungle World unlängst beschrieben, Zitat: Man mag sich die taktischen Probleme vorstellen, wenn unduschsprechende pakistanische Söldner unter dem Kommando iranischer Offiziere syrische Armeeeinheiten und diverse schiitische Milizen mit russischer Luftunterstützung zusammen auf dem Gefechtsfeld agieren sollen. Es ist bekannt sein, dass speziell auf der Seite der Rebellion eine Vielzahl, manche Schätzungen gehen von über 1000 verschiedenen bewaffneten Einheiten gibt. Weniger bekannt ist aber, dass dieser Prozess der Zersplitterung in einem ganz ähnlichen Ausmaß auch auf der Seite des Regimes stattgefunden hat. Eine Militarisierung sozusagen des syrischen Regimes und die treibende Kraft hinter dieser Militarisierung waren wiederum die iranischen Revolutionsgardisten. Diese Unterstützung des Iran, die dazu geführt hat, dass der syrische Machthaber überhaupt noch tatsächlich noch immer an der Macht ist, ist auch der Grund, warum es so besonders obszön gewesen ist, als die österreichische Delegation, also die österreichische Regierungsdelegation im Irak, gegen Iran gewesen ist. Und insbesondere Heinz Fischer dort dem iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei seine Aufwartung gemacht hat. Und dann fand eben Folgendes statt. Gerade eben hatte er noch mit Khamenei, wie in der Presse, Zeitungen berichtet wurde, angeblich philosophische Themen besprochen, wie Menschenrechte, Religionsfreiheit, Dialoge, Dialog der Kulturen und solchen Unsinn. Kaum war er also in Teheran und hat den Mullah seine Aufwartung gemacht, da tauchte Bundespräsident Heinz Fischer am Wiener Westbahnhof auf, um sich lächelnd von syrischen Flüchtlingen bejubeln zu lassen für die große Hilfeleistung, die Österreich den syrischen Flüchtlingen angedeihen lässt. Vom gemütlichen Plausch mit dem starken Mann des iranischen Gottesstaates, der als tatkräftiger Unterstützer des Assad-Regimes maßgeblich Mitverantwortung für die Massenflucht trägt, und bis zum Selfie-Schießen mit Opfern genau dieser Politik und dieses Krieges ist nicht einmal eine Woche vergangen gewesen. Die Veranstaltung erwähnt ja in ihrem Titel auch nicht nur das iranische Regime, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, und nicht nur das syrische Regime, sondern es ist natürlich auch vom IS, dem Islamischen Staat, die Rede, der natürlich auch einer der Fluchtgründe ist. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung kann man aber auch über den IS nicht sprechen, ohne wiederum über das syrische Regime zu sprechen. Zuerst muss festgehalten werden, dass das syrische Regime keineswegs der prinzipielle Todfeind von Dschihadisten und dem Islamischen Staat gewesen ist und ist. Vielmehr war es jahrelang der wichtigste Förderer des Islamischen Staates. Denn in den Jahren nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 agierte Syrien und das syrische Regime gewissermaßen als Reisebüro für Dschihadisten und als Reisebüro für die Vorderfolgeorganisationen des Islamischen Staates. Der überwältigende Großteil der internationalen Dschihadisten, die in den Irak eingesickert sind, sind über Syrien ins Land gekommen. Die sind also in Damaskus gelandet und haben sich dann im Prinzip eine Art dschihadistisches Reisebüro gelandet, das sie dann mit Busse gekarrt an die syrische Grenze gebracht hat. Dort wurden sie in Al-Qaida geleiteten Lagern auf syrischem Territorium ausgebildet, um anschließend weiter in den Irak transportiert zu werden. Bekanntes Detail an der Sache: im Jahre 2003, nach den ersten größeren Anschlägen im Irak, hat sich der damalige amerikanische Botschafter in Syrien im US-Außenministerium darüber beschwert, dass direkt gegenüber seines Büros lauter langbärtige Islamisten dagegen herumlaufen. Der Grund war, dieses Reisebüro des Dschihads sozusagen ist direkt gegenüber der amerikanischen Botschaft in Syrien eingerichtet worden. All das geschah natürlich ganz selbstverständlich unter Aufsicht und Mithilfe der syrischen Geheimdienste. Anders ist das natürlich vollkommen unmöglich gewesen. In der Hochzeit des Terrors im Irak in den Jahren 2006 und 2007 sind auf diesem Weg monatlich bis zu 150 Dschihadisten aus Syrien in den Irak eingeschleust worden. 9/10 aller Selbstmordattentäter im Irak sind über Syrien eingereist. Christoph Reuter, dem Spiegeljournalisten Christoph Reuter zufolge, war also die Unterstützung, die das syrische Regime der Al-Qaida angedeihen ließ, kein eng umrissenes und überschaubares Projekt, sondern, wie er es nannte, massive Anschubhilfe für die weltweite dschihadistische Bewegung. Kehren wir zurück nach Syrien. Assad hat, wie gesagt, von Anfang an behauptet, was da im Lande passiert, seien keine Proteste gegen sein Regime, sondern das sei von Anfang an ein im Prinzip dschihadistischer Umsturzversuch. Interessanterweise geleitet aus einer tatsächlich bizarren Koalition, bestehend aus den USA, Israel und Saudi-Arabien. Seine Strategie bestand immer darin, den Konflikt in Syrien zuzuspitzen auf die Alternative ich oder die Dschihadisten. Daher eben nicht nur der Kampf gegen die gemäßigte Opposition, sondern gleichzeitig auch die Förderung der Dschihadisten in Syrien. Jeder, der die Berichterstattung über den Islamischen Staat halbwegs verfolgt hat, wird irgendwann einmal in den Medien auf den Namen Camp Bucker gestoßen sein. Das war eben ein von den Amerikanern im Südirak geführtes Gefängnis, in dem auch der mittlerweile zum IS-Kalifen sich selbst ernannte Abu Bakr al-Baghdadi einige Monate zugebracht hat. Und in der Berichterstattung war immer, ist immer dann davon die Rede, das sei sozusagen so etwas wie die Hochschule des islamistischen Terrors gewesen und was für Fehler die USA da nicht gemacht hätten, die Islamisten da zusammen zu sperren und was weiß ich was alles. Also die Kader seien sozusagen durch diese Hochschule des Terrors gegangen. Ich frage mich allerdings, jeder hat es von diesem Gefängnis, von diesen Geschichten gehört, aber wen unter den hier Anwesenden sagt der Name Seyyed Nayar was? Seyyed Nayar. Das ist ein Gefängnis in der Nähe von Damaskus, in dem rund 4000 Leute inhaftiert gewesen sind. Die meisten von ihnen Islamisten, viele von ihnen Rückkehrer aus dem Irak, die dann, sobald sie zurückgekehrt sind, von dem Assad-Regime ins Gefängnis geschmissen wurden. Das Assad-Regime, das also stets seinen Kampf als einen Kampf gegen dschihadistischen Terror dargestellt hat, was macht dieses Regime, um diese Propaganda, die am Anfang mit der Realität herzhaft wenig zu tun hatte, um diese Propaganda Wirklichkeit machen zu lassen? Nun, sie macht Ende Mai 2012 eine Amnestie, allgemein verkauft als Freilassung politischer Gefangener, was natürlich besonders im Westen als ein Zeichen der Gesprächsbereitschaft und des Gestes des guten Willens durch das Regime interpretiert wurde. Das hat in der Wirklichkeit natürlich mit einer Freilassung politischer Gefangener wenig zu tun. Also die Oppositionellen, die von Assad-Sterben verschleppt und in Kerker geworfen wurden, die wurden selbstverständlich nicht freigelassen. Wer allerdings freigelassen wurde, das waren die Gefangenen aus diesem Seyyed Nayar-Gefängnis. Viele eben Rückkehrer aus dem Irak, und es war vollkommen klar, was die tun werden, wenn sie in dieser Situation in Syrien, Beginn der zunehmenden Militarisierung des Krieges in Syrien, freigelassen wurden. Deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, dass eben die Freigelassenen, Defa hat es kurz schon erwähnt, sich kurz danach in Führungspositionen verschiedener dschihadistischer Organisationen und auch des Islamischen Staates wiederfanden. Saddam Al-Ush etwa, einer der Freigelassenen, ist heute Führer der Al-Islam, der Armee des Islam, einer dschihadistischen Organisation. Hassan Abud war bis zu seinem Tod 2014 Führer einer anderen dschihadistischen Organisation. Ahmed Abu Issa ist nach wie vor Führer der sogenannten Falken der Levante, einer weiteren Organisation. Und eben, wie gesagt, andere der von Assad Freigelassenen begleiten heute wichtige zentrale Positionen innerhalb des Islamischen Staates. Dass das Assad-Regime irgendwie in diesem Vorgehensweise kein Problem hatte, damit sozusagen die großen ideologischen Unterschiede zu überbrücken, das zeigt eben beispielsweise der Fall des eben erwähnten Al-Ush. Der ist nämlich in erster Linie ein besonderer Hasser der Alawiten, also der Bevölkerungsgruppierung, aus denen sich maßgeblich das syrische Regime rekrutiert. Alawiten sind in seinen Augen, wie er das ganz berechtigt erklärt hatte, als Ungläubige noch schlimmer als Juden und Christen. Und er forderte eben, dass Schiiten und Alawiten aus dem Land vertrieben werden und ausgelöscht werden müssen. Falls Sie die Bilder gesehen haben, vor ein paar Wochen gingen Bilder um die Welt von Käfigen, die in Raqqa und anderen Städten aufgestellt wurden. Käfigen, in denen Alawiten inhaftiert gewesen sind, die sozusagen als menschliche Schutzschilde gegen russische Luftangriffe dienen sollten. Das ist dieser Herr Al-Ushab, den diese Idee zurückgegangen ist. Das Assad-Regime hatte also kein Problem, einen Hasser oder einen eliminatorischen anti-alawitischen Hasser sozusagen aus dem Gefängnis freizulassen und ihn seine dschihadistischen Aktivitäten in Syrien aufnehmen zu lassen. Mittlerweile hat sich sogar bis zu Tom Kerry durchgesprochen, dass eben das Assad-Regime und der Islamische Staat keineswegs die Todfeinde sind, als die sich selbst immer präsentieren, sondern vielmehr in einer Art Symbiose durchaus gut miteinander zu leben wissen. Das Regime hat nichts gegen den IS unternommen. Umgekehrt hat der IS lange Zeit seine Geländegewinne und seine Zugewinne im Territorium nicht im Kampf gegen das Regime erzielt, sondern indem er gegen andere Rebellentruppen Krieg geführt hat. Der erwähnte Christoph Beuter beschreibt also das Kalkül, das hinter dieser Politik steckt, der Politik des syrischen Regimes. ISIS war nützlich für die mannhafte wiederholte Version der Regimepropaganda, dass man eben Opfer einer ausländischen Verschwörung sei, die radikale Islamisten zum Terror aufstachle. Fahnen schwingende, friedlich demonstrierende Syrer, wie zu Beginn der Revolte, wären da hinderlich gewesen. Aber eine barbarische Dschihadistengruppe, die ihre Opfer enthauptet und einen ungläubigen Krieg erklärt, das passte perfekt ins PR-Konzept der syrischen Führung. Anfang 2014 kam der Islamische Staat in Syrien in einigermaßen in Bedrängnis, weil also vor allem vielen anderen Rebellentruppen sein Agieren dort einfach gereicht hat. Und sie haben begonnen, eine Koalition verschiedener anderer Rebellengruppen hat begonnen, Territorium vom Islamischen Staat wieder zurückzuerobern. Der IS ist also in Bedrängnis geraten. Was hat das Assad-Regime in dieser Situation gemacht? Nun, es ist von wohlwollendem Agieren lassen umgeschwenkt auf direkte militärische Kooperation mit dem Islamischen Staat. An den wichtigsten Kampfschauplätzen in Syrien, an denen andere Rebellengruppen gegen den IS vorgegangen sind, intervenierte die syrische Luftwaffe und bombardierte IS-Gegner. Orte, die keine Luftangriffe zu erleiden hatten, solange sie unter IS-Kontrolle gestanden waren, wurden plötzlich bombardiert, nachdem andere Rebellen die Herrschaft übernommen hatten. Und das gleiche Muster im Übrigen findet seit der russischen Intervention in Syrien statt. So wie früher die Luftwaffe des Assad-Regimes gelegentlich direkt als Luftunterstützung für den IS tätig geworden ist, finden Vormärsche des IS statt aktuell, die darauf zurückzuführen sind, dass Russland im Prinzip andere Rebellenstellungen sturmreif bombardiert und dann damit dem weiteren Vormarsch des IS den Weg ebnet. Der Kern des IS, der Kern des syrischen Regimes, wenn man das kurz zusammenfassen will, es ist ein Experte darin, Probleme zu schaffen und sich selbst als Lösung zu präsentieren. Genau das war die Strategie, die das Regime gegen den Islamischen Staat geführt hat. Und genau das ist also, muss man jetzt nach fast 5 Jahren sagen, offenkundig eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen, denn die Rufe nach einem Abtritt und einer Abdankung des Assad-Regimes werden zunehmend leiser. Um zu einem Ende zu kommen, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass aus meiner Sicht die Hauptverantwortung für die Flüchtlingskrise nicht etwa beim Islamischen Staat zu suchen ist, sondern beim syrischen Regime. Damit, und das möchte ich klarstellen, soll nicht gesagt werden, dass der Islamische Staat, dass nicht alles unternommen werden muss, um den Islamischen Staat zu bekämpfen, aber die Bekämpfung des Islamischen Staats hat mit einer Verhinderung oder Beseitigung der Fluchtursachen der Menschen, die aus Syrien fliehen, relativ wenig zu tun. Die Lage, mit der wir heute konfrontiert sind, besteht darin, dass über 4 Millionen Menschen aus Syrien und hauptsächlich in die Nachbarländer geflohen sind. Nur ein Bruchteil dieser Menschen hat sich bislang auf den Weg nach Europa gemacht. Eine letzte Frage, angefangen mit der Frage, warum flüchten die Menschen? Eine zweite Frage, die auch im Sommer oft diskutiert wurde und auch jetzt wieder diskutiert wird, haben sich die Menschen gerade jetzt auf den Weg nach Europa gemacht? Immerhin sind viele von ihnen schon Monate, Jahre lang in den Flüchtlingslagern in der Türkei, in Jordanien, in Libanon gesessen. Was ist also geschehen in diesem Sommer 2015, das dazu geführt hat, dass die Menschen sich auf den Weg nach Europa gemacht haben? Natürlich gibt es dafür nicht nur einen Grund, es gibt sondern eine Reihe von Gründen. Einige davon möchte ich anführen. Natürlich sind einige Flüchtlinge mit Ersparten in die Nachbarländer geflohen und konnten eine Zeit lang dort noch von Ersparnissen leben, die aber irgendwann auch zu Ende gehen und sich dann einfach die Situation dort keine Perspektive mehr bietet. Die Situation in den Flüchtlingslagern wird zunehmend unhaltbarer, nicht zuletzt deshalb, weil die internationale Unterstützung einfach ausbleibt, die zum Beispiel erforderlich wäre, den Menschen in den Flüchtlingslagern ausreichend zu ernähren. Es wachsen dort Generationen auf, die, also die jetzige Generation geachtet, nicht nur von Krieg und Flucht traumatisiert sind, sondern Kinder, die also de facto über keinerlei Schulbildung verfügen und eben die humanitäre Katastrophe für kommende Generationen verstärken werden. Eine Antwort, die aber auch auf die Frage zu geben wäre, warum haben sich die Menschen im Sommer 2015 auf den Weg gemacht, ist eine, die in der öffentlichen Debatte völlig fehlt und die verweist wieder mal auf den Iran in diesem Fall. Denn was ist im Jahr 2015 passiert? Im Sommer 2015 ist in Wien im Juli der Iran-Deal verabschiedet worden. Und das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Fluchtbewegung, die dann aus den Nachbarländern Syriens stattgefunden hat. Warum? Ja, nicht etwa dessen, weil die Flüchtlinge die Details des Iran-Deals studiert hätten und etwa die Zahl der Zentrifugen für zu gering oder zu was auch immer beachtet hätten. Nein, aber was sie gesehen haben, ist, dass die westlichen Mächte, in diesem Fall Führung der USA, dass die sogenannten 5+1 in diesen Iran-Verhandlungen bereit waren, eine strategische Neuordnung der Region vorzunehmen. Das iranische Regime ist massiv gestärkt worden mit dem Iran-Deal und wird vom Westen, von vielen westlichen Politikern, heute zum neuen Stabilitätsgaranten des Nahen Ostens erkoren und eben, wie auch von Kurz und anderen, als Partner im Kampf gegen den Terror. Der Westen, allen voran die USA, aber genauso die Europäische Union, haben jahrelang den Gegner des Assad-Regimes jede nennenswerte Hilfe versagt, in der gleichen Zeit aber alles unternommen, nichts gegen das Assad-Regime unternommen. Ganz im Gegenteil, die Amerikaner haben den von ihnen ausgebildeten syrischen Rebellen explizit verboten, gegen das Assad-Regime zu kämpfen. Und in all dieser Zeit haben sie sich darum bemüht, den Iran zurück auf die Bühne der internationalen Politik zu legen. Die Menschen, die vor dem Assad-Regime in den Nachbarländern Syriens geflohen sind, haben also die massive internationale und regionale Aufwertung des Iran zur Kenntnis nehmen müssen, die mit dem Iran einhergegangen ist. Die massive Aufwertung des iranischen Regimes, das de facto ja heute in Syrien in Teilen des Landes wie eine Besatzungsmacht agiert, das hat nicht sicherlich mit dazu beigetragen, dass sich unter den Flüchtlingen in den Nachbarländern die Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat, dass es keine realistische Aussicht darauf gibt, jemals in absehbarer Zeit wieder nach Syrien zurückkehren zu können. Und diese Perspektivlosigkeit ist auch eine direkte Folge der massiven Aufwertung des iranischen Regimes durch das in Wien geschlossene Wiener Abkommen im Iran, im Atomstreit. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch Florian Markel. Ich bin mir sicher, da wir ja jetzt viele Hintergrundinformationen gehört haben, viele Sachen, die man für gewöhnlich so in diesen schon erwähnten Fernsehdebatten und so weiter nicht zu hören bekommt, dass es einiges an Nachfragen gibt. Ich stelle meine Punkte einfach zurück und schaue in den Raum. Gerne auch Verständnisnachfragen jeder Art. Bitte schön. Woher kamen die Menschen nach Syrien? Das ist für mich nicht ganz klar. So, woher kamen die Menschen, die dann eben dann durch diese Reisebüros verteilt wurden? Eine Frage, gibt es eventuell so übergreifende Literatur, die Sie eventuell empfehlen können, wie Sie beide zu eben diesem Thema, also etwas, was halt wirklich, weil vieles ja die Bücher sehr einseitig sind und auch viele Zeitungen sehr einseitig sind, ob Sie vielleicht etwas empfehlen könnten, was übergreifender ist, eben über Iran und der ganzen Verbindung. Woher kamen die internationalen Dschihadisten, die in den Irak eingefallen sind? Naja, sie kamen im Prinzip aus der ganzen Welt. Es waren sehr viele aus Saudi-Arabien, aus anderen Teilen der arabischen Welt, Saudi-Arabien, Tunesien, Libyen. Der Punkt ist, dass beispielsweise auch die Saudi-Arabien, Saudi-Arabien hat natürlich eine Grenze zum Irak, aber selbst die saudi-arabischen Dschihadisten sind nicht über die Grenze direkt in den Irak gegangen, sondern über den Umweg in Syrien. Weil also die saudische Regierung ihre Grenzen nicht gemacht hat und diesen Zustrom sozusagen nicht zugelassen hat. Das Assad-Regime hatte im Gegensatz dazu nicht das geringste Problem. Das Assad-Regime hatte damals die Befürchtung, dass es sozusagen der nächste auf der Liste der Amerikaner sein könnte, wenn es um Regime-Change im Nahen Osten ging. Und auch halt diese Infiltration von Dschihadisten in den Irak als probates Mittel betrachtet, um einfach den Amerikanern im Irak so viele Probleme zu bereiten, dass sie einfach nicht mehr einen Traum daran denken, weiter das nach Damaskus vorzumarschieren. Was Literatur betrifft, also es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, die halt die Geschichte des Islamischen Staates aufarbeiten, und in diesen Büchern wird halt auch immer auf diese, natürlich auf die Vorläuferorganisation des heutigen Islamischen Staates Bezug genommen, und das sind eben die Al-Qaida im Irak oder der Islamische Staat im Irak oder wie auch immer sie früher geheißen haben. Zwei Bücher, die ich hervorheben kann, sind einerseits das von mir schon vorher erwähnte Buch von Christoph Reuter, die Spiegeljournalisten Christoph Reuter, in dem halt genau auch diese Passagen abgehandelt werden, aber vor allem auch die Kooperation oder Symbiose des syrischen Regimes mit dem Islamischen Staat, das sehr gut und sehr vielen konkreten Beispielen belegt und herausgearbeitet wird. Das was meiner Ansicht nach beste Buch über den syrischen Krieg ist nach wie vor von Emil Hokayem, The Serious Uprising and the Fragmentation of the Levante. Ist zwar schon aus dem Jahr 2013, wenn ich mich irre, aber ist nach wie vor ein sehr gutes Buch, was die Hintergründe dieses Krieges betrifft. Und was den IS betrifft, ist das meiner Ansicht nach beste Buch tatsächlich aber nicht auf Deutsch erhältlich, sondern nur auf Englisch. Zwei Autoren, Michael Weiss und Hassan Hassan. Weißt du zufällig den genauen Titel? Meistens The Army of Terror. Meistens The Army of Terror. Genau. Okay, machen wir die Kameras. Und ich war 4 Jahre damals Krieg. Und wie Sie gesagt haben, dass wir sind seit 2012 in meiner Stadt, in Aleppo, Al-Qaida und ISIS zusammen. Und ihre Waffen und alle sind aus Amerika. Sie haben keine Waffe, die aus ihren Waffen bei uns präsentiert. Keine Waffen und aus dem Irak gibt es nicht. Ihre Waffen alle sind aus Amerika und Deutschland und Europa und Österreich. Okay. Und das, der Grund, woher, wie kommen Sie in die wie läuft es das? Also, wie Sie haben die Waffen gemacht? Wie das gelaufen ist, ist relativ einfach. Der Westen, die Europäer, aber auch die USA haben zu einem recht frühen Zeitpunkt schon beschlossen, die Opposition nicht, im Wesentlichen nicht zu unterstützen. Deswegen haben Europa, Österreich hat sich war ganz stolz auf seinen Beitrag zu dieser Sache, haben die Europäische Union, aber auch die USA von Anfang an beschlossen, keine militärischen Materialien an die Opposition zu übergeben. Immer mit dem Argument, man wisse ja nicht, in welchen Händen die dann landen würden. Also so nach dem Vorbild Afghanistan, man hat da Waffen hingeschickt und am Ende sind die alle bei den Taliban gelandet oder bei den Mujahedin gelandet, die genauso antiwestlich gewesen sind natürlich. Was passiert ist, dass diese Unterstützung der Rebellen ausgelagert wurde, sozusagen, weil modern würde man das Outsourcing nennen. Das heißt, die USA und die Europäer haben es den islamischen Mächten in der Region überlassen, die Rebellion zu unterstützen, vor allem der Türkei, anfangs auch Katar, Saudi-Arabien als Staat, weniger als mehr saudi-arabische Privatpersonen, die viel Geld und Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die Versorgung der Rebellenorganisationen ging über islamische Staaten wie die Türkei, wie Katar, Saudi-Arabien und andere Staaten. Das Problem war von Anfang an bei der Angelegenheit, wenn man solchen Staaten das überlässt, Waffen zu liefern, dann werden die nicht in den Händen der moderaten oder demokratischen Opposition landen, sondern in den Händen von islamistischen Einheiten. Indem die USA und Europa sich geweigert haben, die Opposition zu unterstützen, auch mit militärischen Mitteln, haben sie direkt dazu beigetragen, dass niemand anderer an die Waffen kommt als islamistische Einheiten. Das hat zu einer Situation geführt, dass in Syrien bis auf die man gerne sozusagen unterstützt hätte, alle von außen Hilfe bekommen haben. Die Islamisten und Dschihadisten wurden von der Türkei, Saudi-Arabien und so weiter unterstützt. Das Assad-Regime wurde von Iran unterstützt, von der Türkei, von Russland unterstützt. Die einzigen, die von niemandem Unterstützung erhalten haben, waren die einzigen, die man gerne sozusagen geschärft gesehen hätte. Das war ein grundlegender Fehler und fataler Fehler, der sozusagen zwangsläufig wie in einer self-fulfilling prophecy sozusagen die Stärkung der islamistischen und dschihadistischen Kräfte in Syrien gehabt hat. Falls jemand über seine eigenen Fluchtgründe auch selbst etwas beitragen will, sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen. Das ist natürlich immer sinnvoll, wenn man nicht nur über die Fluchtgründe von jemandem spricht, sondern diese Personen auch sich zu Wort melden, sofern da Interesse besteht, gerne jederzeit. Ich gehe nicht nochmal vergessen. Ja, ganz gut. Weil du darüber gesprochen hast, dass es natürlich wichtig wäre, die islamische Staat zu kämpfen. Auf jeden Fall. Ein Punkt ist aber zu kurz gekommen in der ganzen Diskussion jetzt, nämlich die Rolle der Kurden in Irak und Syrien, die tatsächlich die einzige Kraft sind, würde ich sagen, die sich mit dem Westen arrangieren konnten und nicht nur mit dem Westen natürlich. Das ist natürlich auch sehr wichtig und also sehr relevant, dass diese Kräfte weiter gestützt werden und unterstützt werden. Trotzdem ist das aber keine langfristige Lösung für das ganze syrische und irakische Land, denn die Kurden sind ihnen nicht zuzumuten und es ist auch generell keine langfristige Strategie, Kurden über ein ganzes arabisches Land zu lassen. Das ist auch keine Lösung. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es tatsächlich meines Erachtens nach darum ginge, wie es eben im Irak zwischen 2003 und 2006 in Ansätzen bezog, dass es darum ginge, die oppositionellen Kräfte, so es sie noch gibt und es gibt sie noch, zu unterstützen, die eben nicht nur Kurden sind, sondern auch Araber. Die Kurden ansprichst, das vielleicht verbinden, nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ist das gelaufen mit den Waffen und den Nachschubusen für die Opposition? Also wie das abgelaufen ist, kann man sich sehr schön anschauen, wenn man sich zurückerinnert und die Situation anschaut, wie der IS mit all seinen vorhandenen Möglichkeiten versucht hat, Kobane zu erobern. Eine Zeit lang war das ja wochenlang ein beherrschendes Thema auch in den Medien hierzulande. Was damals auch berichtet wurde, ist, dass die Türkei die Grenze zu Syrien nach Kobane, was ja nur weniger 100 Meter sind, komplett dicht gemacht hat, mit Panzern aufgestellt sind und die Grenze dicht gemacht hat. Was in der Medienberichterstattung hier allerdings nie vorgekommen ist, ist, dass wenige Dutzende Kilometer weiter die ganze Zeit Lastwagen über die Grenze gefahren sind, weil dort ein militärischer Nachfuhr der IS und eine andere dschihadistische Organisation aus der Türkei stattgefunden hat. Das heißt, während die Türkei, die natürlich sich gegen kurdische Interessen stellt und die Kurden so weit wie möglich zurücktreiben will, während sie also die Grenze dicht gemacht hat bei Kobane, hat sie gleichzeitig wenige Kilometer weiter es den Dschihadisten vollkommen problemlos ermöglicht, an ihren Nachschub zu gelangen. Also es ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen die Geschichte, dass eben zwei prominente Journalisten in der Türkei verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurden, unter dem Vorwand, sie seien Unterstützer von Terrororganisationen. Und was haben die beiden Journalisten sich zu Schulden kommen lassen? Sie haben über Geheimdienst, vom türkischen Geheimdienst gelieferte, organisierte Waffenlieferungen an Dschihadisten berichtet. Das ist der Grund, warum sie jetzt auf Anzeige von Erdogan persönlich gegen das Gefängnis geschmissen wurden. Nicht, weil, also, ne, das Problem ist nicht, dass die Türkei Terroristen unterstützt, sondern das Problem ist, dass türkische Journalisten darüber berichtet haben. Weitere Fragen? Bitte. Ein Fluchtgrund wurde nicht genannt. Die Flucht junger Männer vor der Aussicht, zur syrischen Armee eingezogen zu werden und gegen die eigenen Landsleute Krieg führen zu müssen. Und das wirft die Aufmerksamkeit darauf, dass die syrische Armee ja aus immer weniger Soldaten besteht, weil die ja in großer Menge sich abgesetzt haben. Wenn man das weiß, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass es schon seit einiger Zeit so ist, dass Assad eigentlich nicht mehr der Machthaber in Syrien ist, sondern der schon erwähnte General Soleimani. Und daher meine Frage, warum nehmen das die Mainstream-Medien nicht zur Kenntnis, dass jemand anderer in Syrien wirklich das Kommando ausübt? Also zum ersten Teil, das ist richtig, die FSE ist vor allem auch das Produkt von Pfandflüchtlingsmissionen gewesen, und wieder einmal nicht schicken zu wollen, sich den Klientenarmee nicht andienen zu wollen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde sagen, die nächsten Medien nehmen das wahr und würden es trotzdem immer noch als bessere Alternative für den islamischen Staat haben. Aber es wird ja nirgends berichtet. Das stimmt so nicht. Ja, um daran anschließen zu können, das ist ja auch das Absurde an der Forderung, die Kurz, Steinmeier, von der Leyen und andere stellen, man müsse mit den Truppen des syrischen Regimes zusammen den IS bekämpfen. Die Truppen des syrischen Regimes sind überhaupt nicht einmal in der Lage, sich selbst zu verteidigen gegen wirklich schlecht ausgerüstete Rebellen, ganz geschweige denn dessen Vorschlüsse gegen den etwas besser organisierten islamischen Staat unternehmen. Diese Forderung nach einer Kooperation mit dem Assad-Regime und den Truppen des Assad-Regimes ist nicht nur moralisch eine Katastrophe, politisch und strategisch eine Sackgasse, sondern sie ist auch in militärischer Hinsicht einfach Quatsch und Unsinn. Was den Herrn Kassel Soleimani betrifft, vielleicht, ich meine, es gibt ja nicht nur negative Meldungen. Gelegentlich kommen ja tatsächlich auch gute Meldungen aus dem Kriegsgebiet. Und eine der guten Meldungen der letzten Tage und Wochen war ja, dass der besagte Soleimani, also der Chef der Kurzbrigade der iranischen Revolutionsgardisten, im Gefecht in Aleppo verletzt worden sein soll. Es gibt ganz unterschiedliche Berichte darüber, wie sein Gesundheitszustand hieß. Manche Berichte von iranischen Oppositionellen sprechen davon, dass er im Prinzip schwerstens verletzt ist und sozusagen um sein Leben kämpft. Zuerst in einer Klinik in Syrien, ist aber mittlerweile wohl offenkundig schon nach Teheran verlegt worden. Die iranischen Staatsmedien bemühen sich natürlich, die ganze Geschichte klein zu kochen, weil das natürlich ein symbolisch bedeutender Schlag gegen die Revolutionsgardisten und gegen diese Form von auswärtiger Politik wäre, wenn es tatsächlich Soleimani verlieren würde. Aber wie gesagt, also gerade wenn was Soleimani betrifft, es gibt ja auch wenig gute Nachrichten. Gibt es noch weitere Fragen? Fragen? Bitte schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Beziehung Syrien, also Assad-Regime, die erste Beziehung zu symbiotisch dargestellt hat. Weil es ist ja, also die Unterstützer des IS, also Türkei, die ganze deutsche Monarchie, die hatten ja gerade die Mission, Assad abzuziehen. Also ich glaube, das Verhältnis ist ein bisschen komplexer. Und ich habe noch eine Frage, und zwar zur Free Syrian Army. Die wird in den Medien derzeit recht so dargestellt, als nicht besonders die Reichsten. Jetzt hat David Cameron vor einer Woche so gemeint, dass die über eine Truppenstärke von 70.000 verfügt und damit eigentlich die größte Armee in Syrien wäre, deutlich größer als der IS zum Beispiel. Wie schätzt du das ein? Also die Free Syrian Army ist ja auch sehr fragmentiert, also mit sehr, sehr unterschiedlichen Fraktionen, die teilweise auch, denke ich, ziemlich unsympathisch sympathische Politik verfolgen würden. Also gerade bewusste Fraktionen drin. Ja genau, mich würde interessieren, wie du das einschätzt. Naja, was das Verhältnis des syrischen Regimes zum IS betrifft, ist das halt so eine Sache. Die haben sehr lange in Symbiose gut nebeneinander gelebt, aber irgendwann hat der IS sozusagen diesen Pakt seinerseits gekündigt, nachdem sein Vorstoß im Irak dank kurdischer Einheiten, vor allem aber auch sehr bedenklich schiitische Milizen mit Unterstützung durch Luftschläge der Armeen zum Vorschein gekommen ist, hat er begonnen, sich gegen Westen in Richtung Damaskus vorzubewegen, und dort ist er natürlich dann direkte Konfrontation auch mit dem syrischen Regime gekommen. Aber das betrifft nicht nur den Irak, nicht nur den IS und das syrische Regime und andere Rebellenorganisationen, es herrscht ein großer Pragmatismus, was Kooperationen betrifft. Also zum Zeitpunkt, wo der IS beispielsweise in Ostsyrien schon mit dem syrischen Regime in direkten Konflikt gestanden ist, hat trotzdem das syrische Regime, die syrische Luftwaffe im Nordosten des Landes den Vormarsch des Syriens mit Luftwaffenunterstützung sozusagen begleitet. Also es schließt sich überhaupt nicht aus, dass auf der einen Seite in einem Teil des Landes lokal kooperiert wird, während auf dem anderen Teil des Landes Krieg gegeneinander geführt wird. Das bezieht sich nicht nur auf das syrische Regime und den IS, das bezieht sich genauso auf Kurden und an andere bewaffnete Einheiten, auf andere Rebelleneinheiten. Da herrscht eine große Flexibilität und ein großer Pragmatismus zu gewissen aus Moskau. Die Free Syrian Army, ja. Die Free Syrian Army ist einfach ein bisschen auf dem Trockenen sitzen gelassen worden, was die Unterstützung von internationaler Seite betrifft, und hat an Bedeutung verloren. Gebiete, in denen sie relativ stark gewesen ist, sind mittlerweile, also vor allem im Norden, Nordwesten des Landes, sind mittlerweile unter Kontrolle von weniger sympathischen islamistischen Organisationen geraten. Es gibt aber nach wie vor den Süden des Landes, in dem die Free Syrian Army noch immer eine relativ starke Position hat. Also dort ist es nicht so, dass die Dschihadisten, sei es der Nusra-Front oder gar des Islamischen Staates, die Vorherrschaft haben, sondern die sogenannte Southern Front, die südliche Front, ist halt so eine Koalition verschiedener Rebellengruppen, an denen natürlich auch Einheiten der FSE beteiligt sind, und die haben im Süden, dann entlang der Grenze des Golan und so weiter, immer noch eine relativ starke Stellung. Deswegen wäre auch, was natürlich von Anfang an eine Forderung gewesen ist, die Etablierung einer Flugverbotszone, die es zumindest einen Teil der Bevölkerung ermöglichen würde, ohne die dauernde Bedrohung durch syrische Luftschläge zu leben. Diese Flugverbotszone könnte beispielsweise im Süden Syriens nach wie vor eingerichtet werden, ohne dass damit direkt Islamisten oder Dschihadisten notwendigerweise befördert würden. Also die Möglichkeiten sind im Süden noch nicht so schlimm wie in anderen Teilen des Landes. Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, weil du über Saudi-Arabien gesprochen hast, dass es im Falle von Saudi-Arabien weniger um eine, falls du das gemeint hast, um eine gesamtstaatliche Unterstützung für den IS handelt. Das würde ich nicht sagen. Ich finde, es sind Golfmonarchien, vor allem Einzelpersonen, die dahinter stecken, und ich würde auch den Versuch bemühen, den Islamischen Staat nicht allein von der Türkei und von den Golfmonarchien abzuleiten, sondern tatsächlich ist hier auf eine typisch nahöstliche despotische Mischform sind, mit dem, auch wenn du dir das Spitzensystem des Islamischen Staates anschaust, das ja auch sehr gut im Spreiserwegen Buch von Christoph Kreuters beschrieben wird, dass es hat eine Kontinuität verschiedener Elemente aus allen möglichen Herrschaftsformen der letzten 20 Jahre. Das Saddam-Spitzensystem, das ist in der Saddam-Spitzensystem schon gehabt, und Ich würde tatsächlich das auch etwas komplexer begreifen als allein die Golfmonarchien für den IS als Motor zu nehmen, weil ich denke, dass die Golfmonarchien, insbesondere Saudi-Arabien, ja selbst schon ein sehr großes Problem mit Erstarken des Dschihadismus hat in Saudi-Arabien. Das ist, glaube ich, gar nicht in ihrem Interesse, gegen den Islamischen Staat zum Staat zu machen. Selbstverständlich hat Saudi-Arabien kein anderes Interesse in Syrien als Assad zu stürzen. Aber ich glaube nicht durch den Islamischen Staat. Meine Frage ist, warum es aus konkreten Gründen gibt, warum international der Iran nicht wirklich als Drahtzieher oder Unterstützer der Dschihadisten angesehen wird. Oder warum es nicht zu den Medien kommt. Naja, weil alle sich an die Illusion klammern, dass doch jetzt ein moderater Präsident da ist und alles im Iran sich zum Besseren wenden wird und weil der Iran alles jetzt neu geordnet hat. Und es ist halt, die Obama-Administration ist angetreten mit der Ansage, wir werden die berühmte ausgestreckte Hand an das iranische Regime. Und das lässt sich ja im Prinzip vom ersten Tag der Obama-Administration an nachvollziehen, wie die USA alles getan haben, um dieses Regime zu umwerben und zu befördern, muss man tatsächlich sagen. Das fing an mit dem entsetzlichen Nicht-Agieren der USA während der Proteste der sogenannten grünen Bewegung im Iran, also wo also Millionen Iraner protestiert haben gegen die Wahlfälschung, die halt letztlich auch mal den Schatz zum Präsidenten gemacht hat. Die USA sind daneben gestanden und haben wochenlang überhaupt nicht reagiert. Irgendwann kam dann so ein Statement von Obama, wir bear witness, also wir bezeugen das, was da gerade passiert, das war irgendwie das Seiteste, zu dem man sich hervorragen konnte. Und natürlich die ganze Politik, die stattgefunden hat, auch in Syrien, das ganze Nicht-Intervenieren in Syrien, hatte natürlich immer den Hintergrund, man will sich mit dem Iran nicht verscherzen. Die Obama-Administration war fest entschlossen, mit diesem Iran-Deal außenpolitisch in die Geschichte einzugehen. Und diesem Ziel wurde schlicht und ergreifend alles untergeordnet. Also der Iran-Deal, so den Iran-Deal bezahlt, haben im Prinzip 200.000 Syrer, die ermordet wurden. Und der ermordet zugelassen wurde, nur um diesem Regime im Iran nicht entgegenzutreten, um sich nicht zu verscherzen. Und das wird ja weiter fortgesetzt. Also gestern ist bekannt geworden, der Bericht der IAEO, was die sogenannte Possible Military Dimensions des iranischen Atomprogramms betrifft, darin ist ganz eindeutig festgehalten, dass der Iran bis 2003, aber auch noch danach, natürlich an militärischen Komponenten seines Atomprogramms gearbeitet hat, was der Iran immer beschrieben hat. Damit ist festgestellt worden, dass das iranische Regime selbstverständlich die ganzen Jahre passieren musste, aber trotzdem steht es jetzt Part of Best, die ganze Zeit gelobt hat, was seine militärischen Komponenten dieses Atomprogramms betrifft. Die Stellungnahme der Obama-Administration hat gelautet, na wunderbar, jetzt wissen wir, dass eine Sanktionsaufhebung steht nicht im Weg. Die Vorstellung, die dahinter steht, bei Obama hat natürlich mit den Erfahrungen des Irakkriegs zu tun, hat mit dem verlustreichen Krieg im Irak zu tun, mit der ganzen Vorstellung. Amerikanisches Agieren auf der Welt ist eigentlich eher zum Schaden der Welt sozusagen. Und die USA seien am besten beraten, wenn sie nicht irgendwo einmischen, sondern schön wie eher das Land Nation Building zu Hause betreiben würden, so als ob die USA eine vollkommen zerrüttete Land wäre. Da war ein wesentlicher Kern der Rückzug aus dem Nahen Osten. Das war erklärtes Ziel, das wurde durchgesetzt. Die Risiken, die damit einhergingen, wurden ganz bewusst ausgeklammert. Also ich meine, was in den Brexit zugetragen hat, nach dem amerikanischen Abzug hat natürlich damit zu tun, dass amerikanische Truppen nicht mehr vorhanden waren und dass ausreichende Kraft sozusagen die innerirakischen Streitereien ein bisschen beeinflussen konnte. Man hat die Vorstellung, dass die USA sich zurückziehen und andere sollten in der Region für Stabilität sorgen. Dieser Fetisch Stabilität kommt dann immer wieder ins Spiel. Und nachdem sonst niemand mehr vorhanden ist, weil teilweise die Herrscher geschürzt sind, von Mubarak bis andere, weil man bleibt halt mittlerweile nur der Iran über. Es herrscht die Illusion, dass man den Iran tatsächlich als Stabilitätsfaktor gewinnen könnte. Und man tut einfach alles, um dieses Regime sozusagen nicht vor den Kopf zu stoßen. Das ist einfach eine katastrophale Politik der Obama-Administration. Man kann nur hoffen, dass wer auch immer der Nachfolger von Obama antreten wird, da einen deutlichen Kurswechsel beziehen wird. irgendwo noch eine Wortmeldung? Ist die noch aktuell? Sonst gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. Eine Frage. Könnte dir nun erstmal zur Rolle der Türkei in dieser ganzen Sache, weil auf der einen Seite so Partner des Westens, auf der anderen Seite Unterstützer des islamischen Staates, das ist irgendwie sehr, sehr komplex, vielleicht mal das etwas erklären. Ja, also die Rolle der Türkei, das würde ich jetzt auf drei Punkte einschränken. Erstens die Frage der Kurdenpolitik. Da ist die USA weitestgehend zufrieden, würde ich sagen. Bis auf Weiteres hat sie, sagen wir so, durch den westlichen Rückzug, der stattgefunden hat seit 2008, hat die Türkei weitestgehend machen können, was sie wollen. Es gab kaum Restriktionen, wenn es sie gab, dann blieben die im sprachlichen Gebrauch hängen. Ebenso wie die meisten Akteure im Nahen Osten, vielleicht nicht ganz so wie der Iran, aber wie die meisten eben, ist die Türkei in der Lage dazu, ihr eigenes Ding zu machen. Und es war ja auch ein Erfolg, als die Türkei vorgegeben hat, den IS zu bombardieren und tatsächlich im nächsten Schritt sich doch eher auf die PYD eingeschossen hat. Das ganze Schauspiel in Kobane hat ebenfalls gezeigt, dass die Türkei sich als Partner gegen Assad vollkommen verkalkuliert hat. Im Grunde genommen ist die Türkei, so sieht das, vielleicht würde ich darüber sprechen, weitestgehend isoliert, zumindest in der europäischen Wahrnehmung. Selbstverständlich wird man seitens der USA die Türkei nicht aus der NATO ausschließen, natürlich, aber sie haben sich weitestgehend blamiert, auch mit dem unbedingten Versuch und mit der unbedingten Einschätzung zu denken, dass die USA ein Interesse daran hätte, Assad zu schützen. Ich glaube, sie haben sich vor allem verkalkuliert und das macht das Ganze noch trauriger, wenn bei aller sehr wichtigen Kritik an Erdogan und an allen anderen Vertretern des türkischen Regimes, wenn Erdogan gerade im Fall von Kobane darauf hingewiesen hat, dass es heuchlerisch wäre der USA und des Westens, dass in Kobane agiert wurde, dass in Kobane die Kurden unterstützt wurden, also dass Kobane Kräfte unterstützt wurden, die etwas anderes als Schlechterei und Barbarei zu hatten. Allerdings im restlichen Syrien seit 2011 nicht passiert ist. Und das hat Erdogan so gesagt und das würde vielleicht die These bestärken, dass ein blindes Huhn auch manchmal Korn findet. Die Türkei hat in Syrien, aber nicht nur in Syrien, sondern also im Prinzip seit der sogenannte arabische Frühling losgebrochen ist, hat die Türkei eigentlich immer eine relativ klare außenpolitische Linie gehabt. Sie hat in jedem Land, in dem sie um die Runde gegangen ist, versucht, die Muslimbrüder an die Macht zu bringen. Das war in Ägypten so, wo die Türkei ist ja nach wie vor heute die einzige internationale Macht sozusagen, die nach wie vor die ganze Zeit sich hinter Mursi stellt und die nach wie vor im Prinzip eine Rückkehr der Muslimbrüder in Ägypten fordert. Das war in Syrien nicht anders. Das bezieht sich zum Beispiel natürlich auch auf die Unterstützung der Türkei und der Erdogan für die Hamas. Denn es ist ja nicht so, dass die Türkei etwa die Palästinenser großartig unterstützen würde. Nein, die palästinensische Autonomiebehörde darf nicht darauf hoffen, von Erdogan, sondern befördert zu werden. Nein, es sind die Hamas, die von Erdogan befördert wird. Es sind die Hamas, die auf AKP-Tagen sozusagen prominent vertreten ist. Es ist der Hamas-Generalsekretär, der wie ein Stargast auf AKP-Wahlveranstaltungen in Empfang genommen wird vom türkischen Ministerpräsidenten und anderen und vom türkischen Präsidenten. Und genau diese Förderung der Muslimbrüderschaft hat auch in Syrien stattgefunden. In dem Moment, in dem die Rebellion ausgebrochen ist, hat die Türkei alles in ihrer Machtlinie versucht, um die syrischen Muslimbrüder in eine möglichst komfortable Machtposition zu drängen. Das hat sich im Fall der Türkei vor allem in ihren Bemühungen zur Organisation der Exilopposition niedergeschlagen, also dem Syrian National Council und wie alle diese verschiedenen Organisationen geheißen haben, in denen die Türkei ja immer versucht hat, die syrischen Muslimbrüder an vorderste Front zu bringen und in die Spitzenstellung zu bringen. Und abgesehen davon ist es natürlich so, dass die Türkei den Syrien-Konflikt in erster Linie, zumindest momentan in erster Linie, durch das sozusagen Prisma der Kurdenfrage betrachtet und in erster Linie verhindern möchte, dass entlang der türkischen Grenze ein zusammenhängendes kurdisches Autonomiegebiet oder quasi staatliches Gebiet entwickeln kann. Das Absurde ist, du hast es ja gesagt, also die große Intervention der Türkei gegen den IS besteht darin, dass die Türkei die Kurden bombardiert, sei es im Irak oder in Syrien. Und es findet da genau das Gleiche statt, was bei fast allen anderen Akteuren auch stattfindet. Es wird zwar die ganze Zeit vom IS geredet und man muss den IS bekämpfen und der IS ist das Übel und der IS muss ausgerottet werden und was weiß ich was alles, aber tun tut sich was anderes. Die Türkei bombardiert die Syrer, die syrischen Kurden statt dem IS, die Russen bombardieren die moderate Opposition statt dem IS, das syrische Regime kämpft gegen die moderate Opposition statt gegen den IS. Das ist durchgängige sozusagen Politik von einer ganzen Reihe von Akteuren, die den IS rhetorisch und propagandistisch zu einem Sündenbock machen, praktisch aber so ziemlich das Gegenteil dessen tun, was sie glauben. Ist das nicht absurd, dass wir darüber überhaupt darüber nachdenken, die Türkei überhaupt dass sie Verhandlungen geführt werden, um die Europäische Union sie aufzunehmen? Ja. Aber, also, deswegen wollte ich das noch anmerken. Leider muss ich mir zum Teil besprechen, die Türkei ist leider überhaupt nicht so isoliert, wie ich sie gerne sehen würde. Also, ganz im Gegenteil, haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt, dass die Europäische Union der Türkei Milliarden bereit ist, in den Rachen zu schmeißen dafür, dass die Türkei die Drecksarbeit für die Europäer übernimmt und irgendwie möglichst die Grenzen dicht macht. Und das hat sie ja gezeigt, weil was das zur Folge hat, hat sich ja wirklich im Prinzip binnen Minuten gezeigt. Kaum haben die Europäer und die EU ihre Abkommen geschlossen über die Unterstützung, die sie jetzt in den vergangenen Tagen. Am gleichen Tag noch hat die türkische Polizei angefangen, Razzien in verschiedenen Städten zu unternehmen und haben hunderte Flüchtlinge inhaftiert im Prinzip. Das ist die Reaktion, das ist das, was die Türkei machen soll, dafür wird sie jetzt von der EU großartig finanziert. Ich meine aber auch mehr die USA. Entschuldigung, ich möchte das fragen, danke schon, dass die zwei Chancen gegeben haben. Kann ich mit einem Namen von einem Land, die gegen den Krieg unserer Regierung kämpfen würde? Oder gibt es nicht? Ich habe nicht verstanden. Noch einmal bitte. Also gegen Al-Assad, gegen Al-Assad in die Zukunft oder jetzt in der Zeit, die kämpfen möchten. Also es gibt kein Land, die gegen unsere Regierung kämpft. Alle behaupten, dass sie Terroristen in Syrien kämpfen. Die werfen, mein Haus ist selber zerstört. Ich möchte nicht darüber reden. Aber die behaupten, dass sie Terroristen kämpfen. Und Terroristen, also ISIS, sowohl ISIS als auch Al-Qaida, sie wissen, wie sie sich verstecken. Sie sind nicht heute in Syrien, sie waren im Irak, Afghanistan. Und vorher die Flugzeuge oder die Bomben kommen, sie verstecken sich und sie lassen die Leute, die Kinder, die Frauen auf der Straße sterben und sie machen gar nichts und sie sind auch glücklich dafür. Und eben, und niemand sagt, also in Syrien haben wir heute 400.000 gestorben sind, 800.000 sind in ein Gefängnis und 600.000 sind verschollen. Und mein Bruder und mein Onkel sind von ihnen. Die Frage ist, wer ist, also es gibt kein Land heute, die nicht in Syrien Bomben wirft. Ihr kannst die Welt, es bleibt nur Österreich und Deutschland, offiziell damit kannst die Welt in meine Heimat Bomben werfen. Und die Frage ist, es gibt irgendetwas Land, die gegen unsere Regierung kämpfen muss. In die Zukunft sogar heute? Leider nein. So wird es aussehen. Also, ich habe das vorher kurz schon erwähnt. Ich meine, die Position der USA in diesem Fall zum Beispiel, es gab jetzt dieses großartige Programm, das mit einer halben, ich glaube, 500 Millionen Dollar finanziert werden sollte, wie festgestellt wurde, es sollten eben 5000 syrische Rebellen ausgebildet werden. Und dieses Programm ist dermaßen katastrophal gescheitert, dass es im Prinzip, wenn es nicht eine erste Angelegenheit wäre, man darüber nur lachen könnte. Also der zuständige US Army Vertreter hat vor dem amerikanischen Kongress gefragt, wie viele Kämpfer haben wir denn ausgebildet, hat er gesagt, naja, 4 oder 5. Was einen Beobachter auf Twitter zu der bösen Bemerkung geführt hat, also er hätte ja einen Vorschlag, er macht für das halbe Geld. Also wenn es darum geht, nicht gegen den IS zu kämpfen, nicht gegen Assad zu kämpfen, dann sollte ihm einfach die Hälfte dieses Betrages, der 500 Millionen zahlen, dann macht er das auch nicht. Er verspricht, er kämpft nicht gegen Assad, er verspricht, er wird nichts in die Richtung unternehmen. Die USA haben die Rebellen, die sie ausbilden wollten, die mussten unterschreiben, tatsächlich schwarz auf weiß auf einem Blatt Papier, dass sie die Waffen, die sie von den USA bekommen, nicht gegen das Assad-Regime verwenden. Und dann fragt man sich, warum ist das gescheitert? Nein. Sie haben vorher gesagt, dass das Regime gezielt die eigene Bevölkerung getötet hat und Städte zerbombt hat. Ich verstehe das, also ich verstehe halt nicht, warum man sich selber so ins Knie schießt. Was haben Sie davon, dass Sie das eigene Land zerstören, die eigene Bevölkerung umbringen? Also jetzt langfristig gesehen. Es hat geknickt. Ja, tatsächlich bleibt das nicht so wichtig. Das ist ganz wichtig. Und das war auch das, was die Pro-Assad-Demonstranten 2011 zu Beginn an die Wand geschrieben haben, an die Wand gesprayt haben. Sie haben ihre eigene Drohung wahrgenommen. Die Drohung, die sie hingeschrieben haben, war Assad oder wir trennen das Land wieder. Und genau das ist auch passiert. Und es ist, wie Florian schon gesagt hat, primär auch eine Bestrafungsmethode für die Dörfer, in denen sich der Aufstand zuerst entwickeln konnte. Das ist eben auch eine Methode, um nichts als braches Land zu hinterlassen, um auch jegliche Anstrengung, das Land irgendwann einmal wieder hoffentlich aufzubauen, noch umso teurer zu machen. Natürlich auch den geistigen wie materiellen Nährboden dafür zu erschaffen, dass man sagt, seine These davon, dass Assads Credo, dass es außer ihm nichts als Terrorismus und Elend gäbe, wahrzumachen. Das ist seine Methode, um den Krieg zu gewinnen. Es geht nicht um die Besiegung eines Feindes, sondern es geht um die Zerstörung des ganzen Landes. Aber was hat er dann davon? Ja, er überlegt. Es gibt nichts außer ihm. Zum einen geht es um Machterhalt, schließlicherweise. Und abgesehen davon ist aber Assad ja sozusagen, wenn man das meinen wir nicht mehr, wirklich auch eher im eigenen Hause. Also die Entscheidung darüber, was in Syrien betrifft, trifft nicht mehr Assad in erster Linie, sondern in erster Linie sind die Berliner angetroffen. Und der Iran hat ganz klar das strategische Ziel, es wird ein Teil des Syriens unter Kontrolle behalten müssen, um die raschen Wege in die Mauer offen zu halten. Also das Hauptinteresse des Iran liegt einerseits darin, seine nächsten Verbündeten zu schützen, das ist nochmal Assad. Aber vor allem liegt es auch daran, er hat das daran Interesse, eben die militärischen Marschen in den Libanon aufrechtzuerhalten und dort sozusagen einen vorgewagten Posten im Kampf im Krieg gegen Israel zu haben. Es geht um die Unterstützung der libanesischen Hisbollah. Wenn Assad fällt, wenn Syrien tatsächlich das syrische Regime fällt, dann verliert der Iran die Verbindung zu Hisbollah. Das hätte weitreichende Folgen auf die Verhältnisse im Libanon selbst. Aber vor allem natürlich auch für das iranische Bemühen darum, sozusagen an vorderster Front gegen Israel präsent zu sein und Krieg gegen Israel führen zu können, an vorderster Frontlinie. Ansonsten muss man natürlich sagen, es gibt halt ganz unterschiedliche Interessen. Zum Teil die Unterstützung für das Regime nach wie vor in Syrien selbst hat. Natürlich sehen die Leute das Land vor dem Umgehen, natürlich. Gleichzeitig besteht aber auch nicht, je mehr Dschihadisten an Macht gewinnen, auch die nicht unbegründete Befürchtung bei vielen Minderheiten in Syrien selbst, dass sollte das Regime fallen, ist halt irgendwie so, Putin massakern an beispielsweise der religiösen Bevölkerungsgruppe kommen wird, die jetzt eben wesentlich die Führungsregel des jetzigen Regimes stellt. Es gibt die Bevölkerung der christlichen Minderheiten, die zum Teil noch immer hinter dem Regime stehen, dass wenn die Dschihadisten die Macht erobern und das Assad-Regime fällt, dass sie dann einfach dran sind, wie es ja zum Teil in von Dschihadisten kontrollierten Gebieten tatsächlich auch schon der Fall gewesen ist. Das heißt, es ist zum Teil auch einfach der sozusagen Überlebensgebiete von bestimmten Kollektiven, sozusagen ethnisch oder religiös definierten Kollektiven, die Unterstützung des Regimes nach wie vor gewährleistet. Ich habe jetzt eine sehr nachvollziehbare Skepsis gegenüber diesem Krieg gegen die eigene Bevölkerung, der Sinnhaftigkeit diesen rausgehört. Vielleicht kann man das auch noch einmal an dem Punkt festmachen. Ich schalte mich kurz ein, weil das schon langweilig geworden ist, das Mikro nicht mehr zu nehmen. Vielleicht kann man das auch daran festmachen, wie auf den sogenannten arabischen Frühling auch reagiert worden ist in den verschiedenen Ländern. Also wenn man etwa Jordanien nimmt, wo auf diese Proteste damit reagiert wurde, dass man ganz massive Zugeständnisse gemacht hat von Regierungsseite und in Syrien ganz klar war, ab dem ersten Moment der Protestbewegung, diese wird mit aller Gewalt, die da ist, niedergeschlagen. Das heißt, es gibt auch innerhalb dieser Region, in diesen Nachbarländern sehr unterschiedliche Art und Weisen mit Protest, mit einer Reformforderung und so weiter umzugehen. Und das Assad-Regime oder diese Achse Teheran hin zu Assad, die hat immer nur auf diese Art und Weise geantwortet. Also bei den iranischen Protesten 2009, bei dem sogenannten arabischen Frühling in Syrien, nur auf Gewalt geschaltet sozusagen. Das heißt, dieser Machterhalt ist um jeden Preis zu erlangen. Während andere sagen, Tunesien etwa als das bis jetzt vielleicht auch das positivste Beispiel oder auch Jordanien, na gut, wir müssen mit den Leuten reden, sie wollen was anderes mehr, geben wir ihnen halt ein bisschen was oder so. Und das ist halt ein fundamentaler Unterschied in dem Umgang mit so etwas wie Reformbestrebungen oder Protesten. Ja. Man muss sich dann, also auch mal die Frage vielleicht anders anzulegen, man muss sich auch vor Augen halten, wie funktioniert dieses Regime Assad? Also es ist ja nicht nur, dass man Assad Junior, das er 2009 macht, sondern auch schon von Assad 10. Dieses Regime hat, wie ich habe im Vortrag erwähnt, Daniel Gerlach analysiert hat, der Kern dieses Regimes war immer die Drohung mit dem Unausgesprochenen. Die hat immer darin bestanden, wenn ihr versucht, uns anzugreifen, dann werden wir euch vernichten. Das war die Reaktion des Regimes auf Proteste. Seit 40 Jahren, seit 45 Jahren, seit 1970, seit das Assad-Regime 10 Jahre an die Macht gekommen ist, war es immer die Drohung damit, wir erklären zwar, wir sind arabische Nationalisten und Syrien ist eine geeinte Nation, wir sind die Vorkämpfer im Kampf gegen den Zionismus und was nicht Geschichten, aber jeder im Land wusste, dass das so nicht stimmt. Und jeder im Land wusste, dass dieses Regime natürlich sehr wohl auf einer sektiererischen Basis funktioniert. Natürlich auch die Aleviten haben den Geiselhaft nehmen sozusagen, die sind ja nicht alle so Unterstützer oder Förderer dieses Regimes. Aber es gab immer die Drohung mit den Unausgesprochenen, wenn ihr uns bedroht, dann werden wir euch zerschlagen. Das hat in den frühen 80er Jahren schon stattgefunden, als es in dem Krieg im Prinzip zwischen der syrischen Mutterbruderschaft und dem Regime von Assad 10 Jahre gegeben hat. Das hat zu dem Massaker von Hama geführt, in dem die syrische Armee im Prinzip eine Stadt im Geldboden, den Boden gleich gemacht hat, mit Luftanschlägen, mit Luftschlägen, mit Artillerie, mit Panzern und was alles. Man weiß bis heute nicht genau, wie viele Menschen dort getötet wurden. Die Schätzungen gehen von 30.000 oder auch mehr aus. Es war vollkommen klar, in dieser Stadt ist eine Rebellion ausgebrochen, die Reaktion ist, wir radieren diese Stadt aus. Das ist die Logik, die Herrschaftslogik dieses Regimes. Darauf basiert das Assad-Regime. Vielleicht noch eine letzte Frage, solange wir noch ein bisschen Kraft haben. Gibt es noch welche? Oh, da. Ich glaube, dass die Frage, warum es dieses westliche Appeasement gibt, ist nicht beantwortet worden. Okay, falsches Bewusstsein von Sozialdemokraten. Aber es ist wirklich krass. Also ich habe schon den Verdacht, dass es damit hin eine heimliche Sympathie mit dem Ziel der Dschihadisten gibt. Ganzen Einheit, Reinheit, Bewegungen, Spannungsseite. Ja, halt manchmal, das kann mit dem Bundeskrieg zu tun haben. Nur so eine Bemerkung, hat nicht erklärt. Aber ja, das ist so die Auslöschung Israels und ja, sagen wir es nicht identisch, dass es da eine Sympathie gibt, wenn wir aber nicht wusste, dass man eine Idee ist, sich ja mehr gründet. Ich weiß nicht, vielleicht fällt irgendwie noch was ein, vielleicht für eine sehr wichtige Frage. Ja, das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass weite Teile der westlichen Bevölkerung sozusagen im Prinzip mit der Kritik, die am Westen von Bashar in Iran und anderen formuliert werden, insgesamt durchaus was anfangen können. Also viele im Westen sind im Grunde genommen anti-westlich und halten den Westen für eine imperialistische, was das ist, was macht, die überall auf der Welt nur Schaden anrichtet. Und daher kommt so eine gewisse Faszination für Regime wie das wie das im Iran. Früher aber natürlich genauso eine Faszination für Leute wie den Gaddafi oder ähnliche Potentaten. Wenn man so will, kommt das Appeasement nicht zuletzt auch aus einem tatsächlich deutlichen Mangel an westlichem Selbstbewusstsein und dann letztlich auch einem Verrat an dem, wofür westliche Werte früher mal standen. Also ich meine, Sie, der Begriff des Westens, der hier immer in der Brauer steht, ist ein bisschen theoretischer formuliert, ist gerade dabei, eine Transformation zu beziehen, von einem Prinzip zu einer, wenn man will, geografischen Bezeichnung. Ja. Also es geht nicht mehr um das, was um das Individuum, die Stellung des Individuums und das, was das Individuum im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Organisation ausmacht und so weiter und so weiter. Das wäre das, die Erfindung des Individuums, wurde das genannt von einem englischen Gelehrten, der halt versucht hat, anzuzeigen, was eigentlich der Kern dessen, was die westliche Zivilisation ausmacht, historisch. Aber mit dem können viele im Westen heutzutage auch nichts mehr anfangen. So, daher kommt so eine Faszination für Kollektividentitäten, für so vermeintlich selbstbewusst auftretende Islamisten, wie das heißt jetzt nun in Form von Familie oder in Form von anderen islamistischen Akteuren. Aber ich kann auch nur sozusagen passende Antworten geben. Es ist natürlich nicht das erste Mal. Ich meine, man muss das auch sehen, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Westen vor brutalen Gewalttätern in die Knie geht. Also wenn man heutzutage liest, was beispielsweise in Großbritannien in den 30er Jahren diskutiert wurde, als in Deutschland der Nationalsozialismus im Aufstand begriffen gewesen ist, und Leute in Großbritannien damals diese Appeasement-Politik betrieben haben, wo ja genau die gleiche Vorstellung gewesen ist. Man kann auf keinen Fall in Konfrontation geraten, man muss ihre legitimen Forderungen, ihre legitimen Beschwerden zur Kenntnis nehmen und so weiter und so weiter. Das ist nichts anderes als beispielsweise, um beim Beispiel England zu bleiben, was wir heutzutage jemand wie Jeremy Corbyn sagt, der neue Vorsitzende der Labour-Partei in Großbritannien, der kommt ja nicht ohne Zugang aus genau dieser Anti-Kriegsbewegung, aus der Anti-Irak-Kriegsbewegung, aus der palästinensischen Solidarität und so weiter. Das sind alles dieses im Prinzip im Kern anti-westliche Gedankengut, das sagt der im Fall Englands halt gerade die Labour-Partei übernommen hat. Der Unterschied zwischen Appeasement und Nicht-Appeasement ist im Zusammenhang mit den Attentaten in Paris wirklich deutlich geworden. Einer hat, also ein WIFA-Beobachter, der weiß nicht mehr den Namen genau, er hat die Reaktion der deutschen Kanzlerin sich angeschaut auf den Terror in Paris. Angela Merkel hat sich hingestellt und hat im Prinzip erklärt, wir weinen mit den Franzosen. Das war's. Und der hat halt nicht so recht gemerkt, na gut, wenn das die Antwort Churchills gewesen wäre, auf die Offensiven der Deutschen, sich hinzustellen und zu sagen, wir weinen mit unseren Opfern, dann wäre der Krieg verloren gegangen. Churchill hat was anderes gemacht. Er hat sich hingestellt, ich habe nichts anderes zu bieten als Blutscheiß und Tränen und so, aber wir werden das machen, wir werden vor denen nicht hingehen, wir werden. Das war sozusagen der kämpferische Westen, der letztlich erforderlich gewesen ist, um den Nationalsozialismus niederzubringen. Heutzutage sagt Angela Merkel nicht, wir werden das machen, wir schaffen das, sagt den anderen zusammen. Aber die stellt sich hin und sagt, wir werden. Na, das wäre was gewesen, wenn das in den 1940er Jahren die englische Revolution ist. Echt? Noch eine Wortmeldung? Eine allerletzte, ganz kurze, bitte. Verschiedene Gruppen sich gegenseitig bekämpfen würden, aber sie, zum Beispiel so jetzt rausgehört, prinzipiell finden es trotzdem halt keine Lösung, Assad weiter zu stützen. Was wäre für Sie quasi? Wie würden Sie machen? Verfahren, wie die Situation ist, müssen wir zunächst einmal anstrengen, Unternehmen, um überhaupt noch irgendeine Form von Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Ich meine, aus Sicht eines syrischen Sunniten stellt sich die Lage momentan so dar, dass die USA und die Europäer mit dem Iran und dem syrischen Regime zusammenarbeiten. Das ein erster Schritt, um irgendwie die Lage zu verbessern, müsste darin bestehen, Glaubwürdigkeit wieder zurückzugewinnen. Das heißt, man müsste konkrete Schritte unternehmen, nämlich der syrischen Bevölkerung zumindest vermitteln, dass es dem Westen nicht vollkommen egal ist, wie viele 100.000 Menschen noch probieren müssen, bevor das Krieg zum Ende kommt. Und nach wie vor bestünde eine Möglichkeit darin, endlich eine Flugverbotszone, in diesem Fall in Südsyrien, einzurichten, in der die Bevölkerung tatsächlich geschützt würde von Bomben, Luftattacken, von Bomben, von Fassbombenangriffen des syrischen Regimes. Denn ein Problem, also das hätte man schon 2012 machen können müssen, meiner Ansicht nach, aber gut, das Geschehene kann man nicht ungeschehen machen. Aber man muss zumindest einen ersten Schritt unternehmen, konkrete Maßnahmen zum Schutz der syrischen Bevölkerung zu unternehmen und sie aus diesem permanenten Terror durch das Assad-Regime sozusagen ein wenig zu befreien. Das würde selbstverständlich unmittelbar eine Konfrontation mit dem Iran bedeuten. Denn in dem Moment, wo amerikanische Streitkräfte in Syrien, also ich gehe mal davon aus, dass amerikanische Streitkräfte sein würden, in dem Moment, wo die in Syrien gegen das syrische Regime vorgehen würden, bedeutet das eine unmittelbare Konfrontation mit dem Iran, unausweichlich. In dem Moment, wo das passiert, bedeutet das unausweichlich das Platzen des Iran-Deals. Alles das sind während Folgen dessen, wenn man endlich das erste Schritt unternehmen würde. Und vor allem haben natürlich die USA Angst, das wollen sie nicht. Das Iran wird nie mehr etwas in die Richtung unternehmen, tatsächlich. Es sei denn, keine Ahnung, es kommt ein Riesenanschlag in den USA, das ist natürlich immer viel, oder irgendetwas das wirklich in der Art und Weise passiert, dass selbst er nicht mehr anders kann. Was kann man machen? Naja, zuerst muss man mal abwarten, bis diese Administration nicht mehr an der Macht ist. Und dann kann man hoffen, dass wer auch immer der Nachfolger oder die Nachfolgerin sein wird, zumindest die ersten richtigen Schritte in die Richtung unternehmen wird und nicht weiter eine vollkommen katastrophale Politik fortzuführen, die seit Beginn dieses Krieges im Prinzip verfolgt wird. Es gibt Organisationen, wie zum Beispiel International Crisis Group, ist so eine Organisation, die Konflikte weltweit beobachtet und immer wieder Ratschläge gibt und so weiter. Das sind nun wirklich nicht Leute, die dazu aufrufen, leichtfertig irgendwelche Kriege zu führen. Aber selbst die wirklich ein friedensfördernde Organisation, selbst die sagen, wenn das Mindeste, was man unternehmen muss, ist tatsächlich eine Flugverbotszone zu errichten und die Bevölkerung aus dem Terror des Regimes zu befreien. Das Podium wäre ja viel zu bescheiden, aber weil am Anfang die Frage nach der Literaturempfehlung kam, MENA Watch gibt täglich wesentliche Analysen heraus. Das kann man auf Facebook, Twitter oder auf der Webseite oder im wöchentlichen Newsletter nachlesen. Es gibt den Blog von David Kirsch. Stop the Bomb, der Veranstalter, nimmt regelmäßig Stellung zu aktuellen Geschehnissen wie diesem und schickt Veranstaltungsankündigungen aus. Das heißt, man kann auch da ein Newsletter abonnieren. All diese Organisationen leben auch davon, dass man ihnen auf Facebook folgt und dort aktiv an den Diskussionen teilnimmt und so weiter. Also wer fortsetzen will, Sonntag 18 Uhr, Schikaneda, der Film Those Who Said No zum Thema Menschenrechte im Iran. Vielen herzlichen Dank für diese sehr ernsthafte Diskussion, für ein bewundernswertes Durchhaltevermögen, eine Ernsthaftigkeit, also die wirklich der Lage auch entspricht, wie ich finde. Ja, ich bin schwer beeindruckt und einen schönen Abend noch.